Jetzt sind jetzt wir aber live. Heiner Rabat. Jetzt war gerade aber eine Zitterpartie. Ach, schönen guten Abend, hallo. Willkommen bei den Weltraumaffen. Halleluja. Rette uns, Jebus. Wir haben heute Sachen vorbereitet, die mir noch nicht ganz so bekannt sind. Aber der Chris, der wird uns gleich aufklären, was wir machen. Und Markus ist heute unter unserem Team-Account da. Und wir wünschen euch einen wunderschönen guten Tag. Hallo. Hallo. Wir haben dem Abel nichts gegeben. Also nicht, dass Fragen kommen. Wir haben auch keine Ahnung, was mit ihm los ist. Also wir schauen uns heute die letzte Folge von Zap in diesem Jahr an. Und reden da ein bisschen drüber. In unserer üblichen Art. Das kann ja nur gut werden. Zap-Magazin. Medienalibi, weißt du? Ich hab dir schon mal eingeblendet. Ja, also ich lasse erstmal den Ton aus, weil da diese komische Anfangsmusik kommt. Und danach, wenn es dann richtig losgeht, dann mache ich dann auch den Ton an. Uiuiui. Das sind die Menschenfischer dort. Haben die eigentlich auch schon mal was zu Freie Fahrt für freie Bürger gesagt? Ich weiß nicht. Muss sich entscheiden, auf welcher Seite sie stehen. Der Demokratie, wo es Grundrechte gibt, wo man nicht Nachrichten erfindet, oder wollen sie bei den anderen sein? Ging da gerade um Facebook. Und die müssen sich entscheiden, auf welcher Seite sie stehen. Auf der Seite, die Nachrichten erfindet, oder auf der anderen? Also zum Thema Nachrichtenerfindung, könnt ihr euch vielleicht daran erinnern, dass ihr irgendwann mal die Meldung gehört habt, dass der Staat Rekordeinnahmen eingefahren hat, Rekordsteuereinnahmen. Und dass es uns so gut wie noch nie geht. Wenn die Wirtschaft wächst, auch nur um 1 Promille, dann hat der Staat Rekordsteuereinnahmen eingenommen. Eine überwiegende Anzahl der Jahre, in denen es die Bundesrepublik gibt, hatten wir eine Rekordeinnahme. Das ist ungefähr so eine News wie, ich habe heute meinen Rekord gebrochen in ununterbrochen Tage Leben. Das ist zum Beispiel in meinen Augen eine Fake News, weil es einem suggeriert, dass wir wirtschaftlich super gut dastehen, aber im Grunde überhaupt nichts aussagt über den Zustand innerhalb von unserem Ländle hier so. Ja. Ja, aber es sagt aus, dass sich ein paar Leute wieder ein paar neue Autos, Villen und Pelzmäntel kaufen können. Ja. Ja, hier liegt schon ganz betroffen die Stirn in Falten. Politikerin Renate Künast ist sauer und hat Strafanzeige gestellt. Grund, sie wird auf Facebook 1000-fach zitiert mit Worten, die sie nie gesagt hat. Fake News, ein Riesenthema, auch heute bei uns. Und damit herzlich willkommen zum Medienmagazin Zap. Die Kritik an Facebook, nicht neu, aber jetzt vor dem Bundestagswahljahr 2017 und immer mehr Hass und Fake News im Netz, ist auch die Politik alarmiert. Immer mehr Hass und Fake News. Ja, ich weiß. Schönes Narrativ. Justizminister Heiko Maas hat vor über einem Jahr eine Taskforce gebildet, gemeinsam gegen Hassbotschaften. Und alle fanden es großartig. Und niemand hat sich je daran gestört. Daniel Buß hat ihn gefragt, was das gebracht hat. Doch vorher guckt er mal nach, was Facebook schon alles über ihn weiß. Facebook kennt mich nun schon seit 8 Jahren. Und das ziemlich gut. Wer meine Freunde sind, wo ich im Urlaub war, was ich mag. Ja, dann melde ich halt nicht an. Meine Freunde verraten mir und Facebook sogar noch mehr ihre Lebensereignisse. Und deshalb bekommen sie auch gezielt Werbung. Alex und Lisa für Eltern mit Kleinkindern 1 bis 2 Jahren. Die frisch verlobt sind. In den USA könnten sie sogar Werbung bekommen, die auf ihre politische Ausrichtung zugeschnitten ist, konservativ. Oh mein Gott. Personalisierte Werbung. Facebook macht damit fast $7 Milliarden pro Quartal. Alles dank einer riesigen Datenbank. Gut 1,7 Milliarden Menschen nutzen Facebook. Wir machen mit, weil Facebook so wunderbar praktisch ist. Doch das Konzept perfide. Facebooks Geschäftsmodell basiert. Diese Dame kennen wir schon. Das ist die Cheffeministin von der Tagesschau. Die Social Media Managerin. Natürlich wie üblich mit zittrigen kleinen Stimmchen. Alles ist böse. Ich meine, wir waren jetzt wieder vor Facebook. Also willkommen in der Realität. Wenn du im Internet irgendeinen Dienst nutzt und du nichts dafür zahlst, bist du die Ware. Ja, und ich meine, was ist denn so unglaublich schrecklich daran, dass mir jemand, was weiß ich, Werbung für Rennspiele oder Science-Fiction-Filme schickt oder Computerspiele oder was auch immer. Ich meine... Ja, also du musst ja deine Daten auch nicht weitergeben. Oder du kannst dir die Mühe machen, dich in einem Bezahlnetzwerk anzumelden. Machst aber beides nicht und dann sagst du, oh mein Gott, Dinge sind passiert. Facebook. Wir lernen jetzt von dieser Profi-Betroffenen, warum das ganz furchtbar alles ist. Basiert darauf, mit Vernetzung vieler Menschen Geld zu verdienen. Also damit das zu monetarisieren, dass Menschen mit Inhalten interagieren. Also nur nochmal zum Einordnen, diese Dame ist auch in dieser Broschüre G Sterben der Amadeo-Antonio-Stiftung aufgetaucht. Ich bin bei Anna Mareike Krause von tagesschau.de. 12.000 Kommentare sichten sie und ihre Kollegen jeden Tag. Ein Drittel davon die Schattenseite, Hass. Judensau. An die Wand. Das Problem? Facebook belohnt im Zweifel sogar solchen Hass, wenn er stehen bleibt. Schuld ist der Algorithmus, der entscheidet, was wir überhaupt sehen. Wenn wir so einen Hasskommentar 24 Stunden stehen lassen würden auf unserer Seite, dann hätte der, bis der gelöscht würde, mehrere hundert Likes. Nie im Leben. Mehrere hundert Likes, oh mein Gott, ab ins Gas mit denen, die das geliked haben, oder was? Was ist das für eine gequirlte Scheiße, ohne Spaß. Hier wird eine Bedrohungslage zusammengeschwurbelt, die dringend brauchen, um mit Aktionismus von anderen Sachen abzulenken. Ja. Ich meine, Fake News, Gamergate. Ich bin, ein Misogynist, weil ich Videospiele mag und ordentlichen Journalismus im Videospielgenre gut finde. Journalisten wollen das nicht ändern, die News, weil sie inhaltlich falsch sind. Kann ich die dann auch bald verklagen oder sind die dann ausgenommen, weil die ja zum Establishment gehören? Das würde ich gerne wissen, wenn ihr die scheiß Fake News Sachen wirklich umsetzt. Und man dann wirklich auch die Leute im Establishment, die Scheiße erzählen, dann auch damit dran bekommen kann oder nicht. Es wird wie üblich darum gehen, wer das sagt und nicht darum, was gesagt wird. Ja. Ne? Also, und über wen? Wir wissen ja, es geht um Personen des öffentlichen Lebens, die besonders geschützt werden müssen. Das auch, ja. Das wird uns sicher der Heiko aber auch nochmal persönlich sagen. Ja, jedenfalls, das ist schon wieder halt... So dieses von wegen, wir zeigen euch ein paar Beispiele und jetzt behaupten wir, dass alle das gut finden, wenn wir das schreiben. So, da gibt es noch hunderte von Leuten, die das gut finden, aber das glaube ich noch nicht mal. Und was in Wirklichkeit da irgendwie weggelöscht wird und so ein Zeug. Also ich meine, das ist diese Social-Media-Seite, die Dame hier beackert, wo hier zum Weltmännertag dann irgendwie dieses Tagesthemen-Ding da kam mit Mansplaining und so ein Zeug. Das posten die da selber. Und wenn dann da fünf Leute drunter schreiben, ey, hakt's bei euch, dann können sie es schon weglöschen. Und hinterher sagen so, ja, wir kümmern uns hier nur um die Nazis oder irgend so ein Kram. Wäre dadurch vom Algorithmus auch in der Kommentarfolge ganz klar nach oben gespült worden und hätte eine unglaubliche Reichweite erzielt in den 24 Stunden. Kann denn nicht mal einmal jemand an die Kinder denken? Ja, also die redet so, als ob Facebook-Posts eine ähnliche Gefahr sind wie, keine Ahnung, Klimawandel, nuklearer Schlagabtausch mit Russland oder sowas. Ja. So, oh mein Gott, wenn der dann viele Likes bekommt, der Kommentar, dann haben wir hier Hitler 2.0, weißt du? Genau, dann wandelt er nach oben und dann wird er gewählt und dann sitzt der Kommentar im Bundestag. Genau. Die Kommentarpartei. Und löst die ARD auf. Genau. Da werden wir von einer Kommentar-Tweet-Koalition regieren. Unbedingt, ja. Mann, ey. Anna Mareike Krause löscht selbst, statt auf Facebook zu warten. Mit Hass Reichweite erzielen, für sie keine Option. Naja, was heißt auf Facebook zu warten? Das ist halt deren Seite, die müssen die ja auch selber administrieren. Ja, und mit Hass Reichweite erzählen, stoppt Putin jetzt. Hm? Spiegel, Reichweite, Kriegspropaganda, hm? Presserat, sogar eine Rüge passiert. Hm? Weiß nicht, vielleicht. Weißt du, inkonsistent sein. Und was macht Facebook, wenn ich etwa Hass gegen eine Rasse oder Volksgruppe melde? Die Antwort von Facebook? Wir haben es uns zum Ziel gesetzt, gemeldete Inhalte innerhalb von 24 Stunden zu prüfen und entsprechend zu handeln. Viel zu langsam. Schneller, sie haben eine automated Mail bekommen und tun jetzt so, als wäre das was wenn in dem Betrieb von Facebook und andere Technologiefirmen sagen, das geht nicht, steht in 90% der Fälle dahinter, das ist uns zu aufwendig, gleich zu teuer. Ja? Es ginge viel. Genau, die Zensur der Deutschen bei Facebook ist einfach zu aufwendig und zu teuer. Es ginge viel, wenn man einfach ein paar Leute mit Fachwissen aus Ost-Berlin holt und denen ihr noch Kohle gibt. Ja, dann können die, ich sag mal, Normannenstraße werden Gebäude frei, wa? Ja, ohne Scheiß. Wenn sie es wollten, ja, aber es braucht Ressourcen. Und da dürfen wir natürlich gerade solche Unternehmen nicht von der Angel lassen, denn die Milliardengewinne, die jedes Quartal einfahren, die reichen schon aus, um sich da ein paar mehr schlaue Gedanken drüber zu machen, als sie es im Moment machen. Ein paar mehr schlaue Gedanken. Habt ihr das auch den Atomkonzernen empfohlen, sich mal ein paar schlaue Gedanken über die Entsorgung ihrer Abbaureste zu machen oder der Autoindustrie, sich mal Gedanken zu machen über ihre Abgaswerte oder so? Empfehlt ihr denen auch, sich mal Gedanken zu machen, vom dicken Kuchen abzugeben? Nö. Warum auch? Ja, die gehören ja zu Merkels Verwandtschaft sozusagen und zur Regierungsverwandtschaft. Zur ja. Verwandtschaft der politischen Klasse allgemein, also nicht nur der Merkel, der ganze korrupte Haufen. Ja, oder den Leuten sich mal ein paar Gedanken machen über den Islam. Warum Islam? Jetzt bist du aber wieder fremdenfeindlich. Oder über die Flüchtlinge. Die. Ich bin bei Algorithm Watch. Matthias Spielkamp ist Netzexperte. Er will wissen, der das beruflich macht. Ja. Ich bin bei so einer Firma. Ich schilde die mal eben. Öffentlicher ja. Rundfunk. Hurra, hurra. Ich bin Netzexperte. Ich habe jemanden gefunden und mache gleich mal ein bisschen Werbung für den. Und ihr werdet es nicht glauben, was der mir erzählt hat. Er meint, seine Arbeit wäre ganz furchtbar wichtig. Ja. Was Facebook mir als Nutzer überhaupt zeigt, denn Facebook sortiert und filtert die Inhalte für seine Nutzer. Die Gefahr? Filterblasen, in denen sich Hass und Hetze hochschaukeln. Och, Quatsch. Also, wenn überhaupt, dann haben die gefiltert. Das haben sie ja zugegeben, dass sie irgendwelche konservativen Sachen da in Amerika rausgefiltert haben. Ja. Extra. Also. Und ich mein, ansonsten, es gibt halt diese Timeline bei Facebook, die halt nicht so ist wie bei Twitter, dass alles drinsteht in der Reihenfolge, wie es gekommen ist, sondern dass es halt anders sortiert ist und dann auch was fehlt. Aber das kann man ja auch ausstellen, indem man einfach um aus den Meldungen geht. Oder halt einfach Facebook nicht nutzt. Weißt, ja, das ist wie wenn du dir die Bild kaufst und sagst, die Tiefe der Recherche dieser Artikel ist ungenügend. Weißt du? Also die tun halt wieder so, als würde Facebook diese Filterblasen erzeugen und nicht die Leute, die das nutzen, sich selber aussuchen, was sie lesen wollen. Ja, das ist der Amerikaner, der will Deutschland destabilisieren. Wir müssen uns zur Wehr setzen. Ja? Ohne Spaß. Keine Ahnung. Das ist so. Generation, ich habe vom Internet nichts mitbekommen. Ich habe Angst vor bösen rechten Parteien. Keine Ahnung. Ich, das ist, als ob es Internet seit gestern gibt. Ohne Spaß. Keine Ahnung. Weil der Algorithmus nur Einträge und Artikel durchlässt, die zur eigenen Meinung passt. Ja, der kennt ja auch ganz genau die Meinung. Der kennt die ganz genau. Der Algorithmus weiß ganz genau, was ihr meint. Oh, meine Güte, ey. Außerdem, Facebook zensiert aktiv Inhalte. Dieses Foto einer erlaubten Demonstration in Deutschland gelöscht. Das habt ihr doch gerade noch gefordert. Ja, aber weil die PKK als terroristische Organisation anerkannt ist. Wenn ich da jetzt RAF-Verbot draus machen würde, würden auch alle oder NSU-Verbot, würden auch alle zu Recht verlangen, dass das gelöscht wird, weil es Werbung oder als Werbung für eine terroristische Vereinigung verstanden werden könnte. Das ist... Ja. Regeln sind halt auch gegen euch im Zweifelsfall. Ich glaube, das verstehen die sowieso nicht. Ich glaube nicht mal, dass irgendjemand da geguckt hat, ob da PKK-Verbot steht. Ich denke einfach, es wird gemeldet gewesen sein. Irgendwer hat gesehen, dass das rote Fahnen sind und hat es rausgenommen. Nee, ich glaube schon, dass das an dem PKK-Verbot liegt. Ja, aber du weißt doch, wie das ist. Irgendwo auf den Philippinen oder sonst wie. Keine Ahnung. Also man kann es halt nicht genau sagen, aber ich finde... Also die haben sicher eine Liste mit Akronymen und so, die sie erkennen könnten. Es ist schon alleine ja bemerkenswert, dass sie sich jetzt schon darüber aufregen, weil das, was sie eben noch gefordert haben. Weil da kann man ja auch sagen, so ja, das wurde halt gemeldet und die haben es innerhalb von 24 Stunden gelöscht. Das System funktioniert. Ja. Genauso wie Berichte über den Kurdenkonflikt und sogar Artikel über diese Zensur. Auch ein Dokument der Zeitgeschichte gesperrt. Bis die Empörung so groß ist, dass Gründer Zuckerberg das Bild persönlich wieder freigibt. Sein aktuell größtes Problem: Fake News, gefälschte Nachrichten. Sagt wer? Die Nachrichten? Schürend tausendfach geteilt. Renate Künast hat nie gesagt, ein Flüchtling habe zwar getötet, man müsse ihm aber trotzdem helfen, eine Lüge. Sag ja, aber, toll, das ist so geil. Und trotzdem hören wir doch genau solche Sachen verklausuliert jeden Tag. Ja. Ja. Das hat nichts mit dem Islam zu tun. Ist nichts anderes als, der hat zwar getötet, aber wir müssen uns trotzdem um ihn kümmern. Ja, die Leute sind ja traumatisiert. Die haben ein Kriegstrauma. Das hatten die Deutschen nach dem Ersten Weltkrieg auch. Trotzdem haben wir unsere Schuld am Zweiten anerkannt. Also, weißt du? Das ist ja eh der Witz. Ich meine, das habe ich ja gestern auch schon mal getwittert. Seit 45 kriegen wir ständig erzählt. Wir Deutschen, wir Deutschen, wir Deutschen. Aber wenn sowas wie Berlin passiert, heißt es gleich wieder, bloß keine Gruppen verurteilen. Das ist so heuchlerisch von den Linken. Das ist wirklich... Und ich habe echt keinen Bock mehr drauf. Nach Berlin echt jetzt überhaupt nicht mehr. Ja, wir haben, keine Ahnung, in Europa in 2015 hatten wir pro Tag 2 verhinderte dschihadistische Attentate, Terrorattacken in Europa. Einfach nur so diese Zahl. Eigentlich ist das sogar noch ziemlich gut, dass wir jetzt nur sozusagen Berlin bisher hatten, wo es dann auch mal irgendwie zweistellig der Todesbereich war. Eigentlich ist es sogar ziemlich gute Arbeit von unseren Sicherheitsbehörden. Diese ganzen Arschgeigen, die dann posten, das hätte alles nur mit Aleppo und so zu tun. So, da bringt ihr euch gegenseitig um, geht's noch? Und dann sind wir das auch noch schuld. Ja, natürlich. Deutschland hat Aleppo kolonialisiert. Ah, lass uns das weitergucken. Wir arbeiten schon seit langem an diesem Problem. Ich würde gerne verstehen, warum all das so ist und nicht nur über, sondern auch mit Facebook reden. Warum ist alles dies so? Sag es mir, Facebook. Doch der Konzern schirmt schon seit Jahren all seine Manager konsequent von Kameras ab. Wir machen hier vor Ort keine Interviews. Ich bitte Sie herzlich bitten, hier ist meine Karte. Mr. Zuckerberg, can I ask you something? Auch diesmal. Warte, kurz. Also Leute, man kann mittlerweile bereits wissen, dass Facebook, Google, Twitter, dass sie alle keine Interviews geben, dann dorthin zu gehen und zu sagen, wollen sie ein Interview geben? Also dass die Reaktion kommt, das ist so, das ist nichts Neues. Da muss man dann bei denen ihrer Pressesprecherabteilung anfragen, wenn man Infos haben möchte. Aber sozusagen dieses Bild sagen, oh mein Gott, der Konzern sagt ja gar nichts. Das ist so... Ich weiß nicht. Das ist wie, wenn man mich beim Bier holen fragt, wollen Sie was zu Aleppo sagen? Dann denke ich mir so, nee, gerade nicht. Ich kaufe mir gerade Bier. Keine Ahnung. Ich weiß nicht. Es ist eine normale, also es ist vielleicht kein normales Verhalten, aber es ist Standard von allen Tech-Konzernen, dass sie genau so reagieren. Das ist dann eigentlich schon Fake News, wenn du das so darstellst, als ob das jetzt irgendwie neu wäre. Also, ja, keine Ahnung. Ja. Antwortet mir nur schriftlich. Man sei... Ein Technologie- und kein Medienunternehmen. Heißt, für Inhalte nicht verantwortlich. Nee, heißt es nicht. Das naja. Heißt, dass sie keine redaktionelle Arbeit machen und keine Recherche und sowas. Aber ich meine, das entbindet sie nicht von der Verantwortung, aber grundgenommen haben sie recht. Ja, sie schreiben ja auch die Inhalte nicht selber. Sie sind jemand, der ganz viele Blätter Papier an viele Straßenecken hängt. Ja. Das, was bei Facebook passiert, ist relevant für eine Meinungsbildung der Öffentlichkeit. Und wenn man dieser Ansicht ist, dann kann man auch verlangen, dass diese Firma, die private Firma, die sie eigentlich ist, sich aber einer gewissen Auskunft verpflichtet fühlt oder Nachvollziehbarkeit herstellen muss, dessen, wie sie da arbeitet. Gibt es sowas wie ein gesellschaftliches? Wir alle mal Facebook durch Kirche in den letzten drei Sätzen und dann denken wir nochmal drüber nach, wa? Hoch hinter die Fassade zu gucken. Es ist ein privatwirtschaftliches Unternehmen. Gleichzeitig ist es aber eins, dessen Rohstoff das Privatleben von Millionen von Menschen ist. Deshalb würde ich sagen, ja, ich weiß aber, dass es diesen Rechtsanspruch nicht gibt und dass das auch rechtlich noch nicht geregelt ist, wie wir eigentlich überhaupt mit sozialen Netzwerken als Firmen umgehen. Ein Rohstoff zeichnet sich vor allem dadurch aus, dass er verbraucht wird. Ich meine, kann mir das jemand erklären, was sie da erzählt? Das Privatleben der Leute ist ein Rohstoff? Oh Gott. Auf jeden Fall. Ein immer größeres Unbehagen, weil Facebook viel ankündigt, aber kaum Einblick ermöglicht. Und trotzdem, noch ist das Produkt so genial, dass ich die Datenbank weiter füttere, auch wenn das wohl ziemlich unvernünftig ist. Mal kurz mute. Ach, das war ja nicht so schlimm. Ja, war ein schöner Stream und dann... Es geht ja noch weiter. Ach, schade. Das waren erst die ersten 6 Minuten. Und wo liegt nun die Verantwortung? Sinnigerweise ist Heiko Maas nicht nur Justizminister, sondern auch zuständig für Verbraucher. Hier, da lacht der kleine Heiko. Ja. Und hat sich zur Aufgabe gemacht, gemeinsam mit den Internetriesen an Lösungen zu arbeiten. Das kann der eigentlich nicht, der Heiko Maas. Das ist echt ein Tausendsasser. Ich wäre auch gern so ein Multitasking-Übermensch. Echter Renaissance-Mensch. Ja. In etwas über einem Jahr gibt es bisher kaum Ergebnisse und einen nicht mehr ganz so geduldig wirkenden Justizminister im Interview mit Daniel Buß. Vor gut einem Jahr hatten Sie, flapsig gesagt, offenbar sozusagen die Schnauze voll und haben eine Taskforce ins Leben gerufen. Ja, da hat er die Schnauze voll gehabt. Hallo, ich bin ein Justizminister. Maja. Ich habe mir die A-Stiftung genommen und jetzt gehen wir gegen Meinungsfreiheit vor. Aber ich habe die Schnauze immer noch voll. Unter anderem ist mehrfach ein Manager von Facebook aus Dublin, der Europazentrale, eingeflogen. Wie ist Ihnen das gelungen? Na, indem wir einfach darauf hingewiesen haben, dass mal unabhängig, wie man mit strafbaren Inhalten umgeht, ein solches Unternehmen auch ein Mindestmaß an sozialer Verantwortung hat. Und was uns ja interessiert hat, ist ja die Frage, wie werden strafbare Inhalte aus dem Netz gelöscht? Werden sie überhaupt gelöscht? Hat Facebook überhaupt die Infrastruktur? Warte kurz, zu strafbare Inhalte. Da würde ich kurz was aus einem Urteil vom Verfassungsgericht vom 4. November 2009 vorlesen. In Sachen strafbare Inhalte. Geschützt sind damit von Artikel 5 Absatz 1 Grundgesetz auch Meinungen, die auf eine grundlegende Änderung der politischen Ordnung zielen, unabhängig davon, ob und wie weit sie im Rahmen der grundgesetzlichen Ordnung durchsetzbar sind. Das Grundgesetz vertraut auf die Kraft der freien Auseinandersetzung als wirksamste Waffe auch gegen die Verbreitung totalitärer und menschenverachtender Ideologien. Dementsprechend fällt selbst die Verbreitung von nationalsozialistischem Gedankenguts als radikale Infragestellung der geltenden Ordnung nicht von vornherein aus dem Schutzbereich des Artikel 5 Absatz 1 Grundgesetz heraus. Ja, keine Ahnung. Erschüttert. Ich dachte, feministisches Gedankengut wäre echt härter bestraft. Ja, also ich weiß nicht. Also irgendwie so Counter-Speech-mäßig so würde mir immer noch besser schmecken, wie die ganze Zeit den Konzernen irgendwie drohen, Strafen aufzulegen, wenn sie Sachen nicht löschen. Weil ich weiß nicht, also mir war dieser, also Das Urteil vom Bundesverfassungsgericht, mir war das bis vor kurzem auch noch nicht wirklich bekannt, aber ich habe das von einem Professor gehört, der halt gerade diese ethischen Säuberungen von Kommentarspalten halt angezweifelt hat. Sogar bei der Heinrich-Böll-Stiftung hat er gesprochen. Also da hat er das gesagt und ich weiß nicht, was er denn tatsächlich regeln wollen. Also ist das dann eine blanke Beleidigung oder ich weiß nicht, also was denn rausgelöscht wird. Also mich würde es wirklich interessieren, mal eine Liste davon zu bekommen, was man nicht auf Facebook posten darf. Also, ja, genau. Geht auch auf Facebook. Da ist eine Liste. Ach nee, die wurde gelöscht. Ach ja, doof. Ja, dann soll uns Herr Maas mal die Liste von allem Gelöschten geben, damit wir die auch lesen können. Ja. Wie wär's, wenn wir einfach einen Knopf einrichten irgendwie? So, ich bin krass drauf oder so. Und dann kannst du da draufklicken und dann kannst du auch die gelöschten Sachen lesen. Du sagst einfach, ich bin stabil genug. Ich bin fundiert in meiner politischen Meinung. Und auch wenn ich mal was lese, was nicht meiner Meinung entspricht, wirft mich das nicht aus der Bahn, wirklich. Und dann kommt nochmal so ein Button, wollen Sie wirklich? Und wenn du dann auch okay drückst, dann darfst du auch das Gelöschte lesen. Das ist viel weniger Arbeit. Und dann siehst du gleich mal so einen Horrorclown, weißt du, Kahane oder so. Das heißt, das Personal, um sowas in die Wege zu leiten. Es gab ja auch von Medien zum Beispiel, von der Öffentlichkeit, das Begehren, diese Löschtrupps, die als Reaktion auf ihre Taskforce eingeführt wurden, speziell in Deutschland, auch mal zu sehen. Und hat er gerade wirklich Löschtrupps gesagt? Zu sehen, wie dort wirklich gearbeitet und auch abgewogen wird. Das hat Facebook bislang konsequent verwehrt. Wie ist das mit Ihnen und Ihren Mitarbeitern? Haben Sie das geschafft? Herr Maas, wie arbeiten Ihre Löschtrupps? Das wollen Sie mal sehen. Die haben da so eine Löschwache und wenn ein Post auftaucht, müssen die alle diese Stange runterrutschen und springen in das Auto. Ja, genau, das ist hier Fahrenheit 441, genau. Wie das denn hieß. Ja. Von Ray Bradbury. Ist da sehr restriktiv. Das ist auch in einer solchen Taskforce nicht viel anders. Und deshalb haben wir ein externes Monitoring aufgelegt und haben gesagt, dann werden wir uns halt mal die Ergebnisse anschauen, ob das, was ihr vorgibt zu tun, auch wirkt. Und haben dabei festgestellt, dass lediglich 46% der Posts, die gemeldet worden sind, auch gelöscht worden sind. Wenn die Organisationen, mit denen wir in der Taskforce zusammenarbeiten, also Jugendschutznet oder die Freiwilligen Medien Selbstkontrolle, wenn Meldungen von dort gekommen sind, dann sind die fast vollständig dann auch gelöscht worden. Und insofern sieht man, glaube ich, wo ein bisschen das Problem ist. Und das nee, ist da ist überhaupt kein Problem, Heiko. Dann waren die einfach besser. Die wussten nämlich wirklich, was man melden kann und was dann auch Gewicht hat. Und deswegen ist es gelöscht worden. Und die anderen 54% kommen von irgendwelchen Dödeln, die irgendwas, die keine Ahnung, das Bild von ihrem Nachbarn nicht gemocht haben oder von so tollen linken Brigaden, die dann irgendwie, oder rechten Brigaden, die dann die Tweets dagegen oder die Posts der Gegenseite melden. Und da hat Facebook gesagt, nee, muss nicht gelöscht werden. Und was willst du dir anmaßen, das zu entscheiden, ob das zu Recht war oder nicht? Was soll der Blödsinn? Es wird doch einfach zu viel sein und die werden bestimmt mehr oder weniger automatisch dieses alles entfernt haben, was diese Stellen da denen gemeldet haben. Ja, aber ich glaube auch, dass so Stellen fundierter melden als Privatpersonen einfach. Ja, ja, das kann auch sein, aber ja. Also ich gehe da, weil es ist halt auch viel. Ne? Man muss ja wissen, was da ist an Content überhaupt. Das ist ja bei YouTube auch so. Also bei YouTube wird so viel Content eingestellt, dass das überhaupt kein Mensch alles gucken kann. Ne? Also es sind ja irgendwie 400 Minuten, werden jede Minute irgendwie hochgeladen. Und da kommst du ja überhaupt nicht hinterher. Bei YouTube jetzt. Und bei Facebook wird es sicherlich vom Textlichen her ähnlich sein. Ach, ich gucke bei YouTube eigentlich jeden Tag die Uploads komplett. Ja, und ja, aber ja. Ich gucke meine eigenen Nutzer, wenn ich ernst genug nehme. Haben Sie jetzt reingucken? Aber ja, was jetzt fällt mir wieder ein, was ich sagen wollte. Schon alleine wieder dieses Ding von wegen, ja, das wird gemeldet, aber es wird nicht gelöscht. Das ist genauso wie, die Vergewaltigungen werden angezeigt, aber die Leute werden nicht verurteilt. Und in den Köpfen von diesen Leuten ist das wirklich so, alles sozusagen, da braucht man keinen Richter mehr, das ist ja alles klar. Ne? Wenn wir da mit dem Finger drauf zeigen und sagen, Hexe, Hexe, dann weg mit der Hexe. Können Sie oder Ihre Kollegen in die Löschtrupps oder nicht in Deutschland? Nein. Enttäuscht Sie das? Ist das eine Forderung, die Sie haben? Im Ergebnis interessieren mich tatsächlich die Resultate. So, und die sind noch nicht so, wie wir uns das wünschen. Und die sind auch nicht so, wie Facebook das selber vorgibt. Und solange das so ist, ist Handlungsbedarf und muss im Beschwerdemanagement von Facebook noch einiges geschehen. Wollen Sie Gesetze, die das regeln? Das wäre der letzte Schritt. Und ich glaube ehrlich gesagt, dass es auch kein großes Problem wäre, im Bundestag dafür eine Mehrheit zu bekommen. Ja, das glaube ich ehrlich gesagt. Ach du Scheiße, ey. Ach du Scheiße, was ein ekelhafter Mensch. Bäh, schäm dich, Heiko. Sowas sagt man nicht. Sowas ist, das ist einfach billig und du spuckst auf Demokratie und Parlament. Ja, aber mit diesem aktuellen Trupp, der da ist, glaube ich sogar, dass es auch ohne Gegenstimme durchkommen würde. Die ganz entscheidende Frage ist. Die stehen ist halt, ja auf Fake News. Deswegen glauben sie auch die ganze Scheiße, die dazu. Oh. Ist Facebook, was ist ein Plattformanbieter? Ist es eben, sind es Medien, die dann halt für Inhalte haften oder zumindest beschränkt haften? Eine andere Frage ist die, ob nicht auf Facebook hier in Deutschland eine Ansprechperson vorhalten muss oder einen Sitz haben sollte, wo wir dann auch einen Ansprechpartner hätten und nicht gleich internationale Rechtshilfeersuchen in Gang gesetzt werden müssen. Wir müssen mal einen GAU-Leiter anstellen. Jetzt kommt auch was richtig Hässliches. Oh yeah. Es ist übrigens interessant, wie die Verlage das Problem sehen. Die haben nämlich Angst vor Konkurrenz. Dazu der Vorsitzende des Bundes Deutscher Zeitungsverleger und Chef von Axel Springer, Matthias Döpfner. Was ist das eigentlich, Facebook? Ist das so eine Art Superverlag, der jetzt demnächst auch einen Chefredakteur bekommt und der entscheidet, wer was bekommt und der am besten die Inhalte noch selber verfasst oder auswählt? Oder ist Facebook eben tatsächlich eine technologische Plattform, die Menschen zusammenbringt, die Kommunikation ermöglicht, im Grunde wie eine Telefonfirma, wo ja auch keiner auf die Idee käme, den Leuten vorzuschreiben, was sie am Telefon zu besprechen haben oder gar eine Art Superchefredakteur einsetzt. Ja, also, was ich meinte, kommt später erst. Jetzt zu diesem, im Prinzip hat er ja recht damit, würde ich sagen. Ne? Also, ist ja eigentlich so, weil die suchen die Inhalte ja nicht aus. Ja, das ist doch die Idee hinterm Web 2.0, dass du dein eigener kleiner medienschaffender Mensch bist. Und wenn du halt Gerüchte magst, kannst du auch Gerüchte in die Welt schicken und stellen. Ich weiß nicht, wie will man denn Fake News, also wenn man das ernsthaft umsetzen wollen würde, dass man Enden wesentlich schneller erkennt, könnte man dann nicht vielleicht auch einfach in der Mainstream-Presse einen Journalisten mehr pro Zeitung einstellen, der dann sozusagen andere Zeitungen basht, wenn sie Unsinn schreiben? Oder brauchen wir jetzt wirklich ein Wahrheitsministerium, was dann unsere Kommunikationswege hier Sperren errichtet, dass in einem sozialen Netzwerk wie Facebook das dann überhaupt nicht mehr durchkommt? Also ich finde einfach den Gedanken, dass man Fake News einschränken möchte durch einen Verbreitungsstopp, extrem verstörend einfach nur. Also kann man nicht einfach als Journalist dann einfach gegen ein anderes Blatt schreiben und dann sagen, ah, schaut mal, da haben sie wieder Grütze geschrieben. Ist das nicht 100-mal effektiver, wie ein Wannabe-Wahrheitsministerium aufzubauen? Also Zeitungsenden gab es doch schon immer. Und wir haben doch auch Promi-Klatschblätter. Das ist doch auch Bullshit. Und die Bild-Zeitung hat doch auch regelmäßig, wenn sie keine Fakten haben, tun sie halt ein Fragezeichen hinter die Überschrift stellen, damit sie nicht verklagt werden wegen falscher Tatsachenbehauptung. Also selbst wenn du dann für Fake News Strafen hast, dann tust du ein Fragezeichen hinten anstellen und bist wieder auf dem legalen Ding. Also ich find's, ja, ich denke, man sollte einfach an alles, was man sagt und schreibt, oben dann Editorial oder Meinung dran schreiben. Dann müsste es eigentlich wieder passen. Ja. So werden das die Zeitungen und die Seiten wahrscheinlich auch machen. Ja, ich glaube. Kommt dann ein Disclaimer drunter. Wir können leider aufgrund der Rechtslage keine Garantie für die Echtheit unserer Nachrichten geben und recherchieren so gut wir können, sozusagen. Ne? Und das steht dann unter jeder Seite. Stellen sich das wahrscheinlich so vor, dass es hinterher heißt, ja, bei Facebook sind immer noch News von Breitbart. Müsst ihr rauslöschen. Das ist eine Fake News-Seite. Ja, genau, dann gibt es schwarze Peter für gewisse Seiten. Die vergibt am besten, wir wissen schon wer. Unser Netzreporter Fiete Stegers hat dazu eine ganz klare Meinung. Hier sein Kommentar und der fällt anders aus. Also ich habe schon eine ganze Weile, ich habe das noch nie erlebt, dass der irgendwie reingeballert haben, der da jetzt irgendwie seine Meinung da irgendwie nochmal kundtut. Und ich glaube, das ist so ein bisschen Verzweiflungstat, weil die ganzen Leute noch nicht die Sprüche geliefert haben, die sie da unbedingt noch raushauen wollen zu dem Thema und nicht die richtige Ansicht hatten. Das ist der von Matthias Döpfner. Facebook trifft schon jetzt, jeden Tag, tausende inhaltliche Entscheidungen. Seine Kontrolleure entscheiden bei Beschwerden, löschen oder stehen lassen. Dafür gelten die sogenannten Community Guidelines. Aber die werden nicht von der Community aufgestellt, sondern von Facebook allein. Und im Zweifelsfall entscheiden ein paar Top-Manager und Zuckerberg höchstpersönlich. Nämlich dann, wenn sich wieder mal ausreichend Protest gegen eine klare Fehlentscheidung regt. Wenn zum Beispiel ein weltbekanntes Bild gelöscht wird, weil darauf ein nacktes Kriegsopfer zu sehen ist. Facebook ist nicht neutral, Facebook filtert, auch durch Technik. Software hilft beim Aussortieren von Pornografie und bald auch Terrorbildern. Gegen die Verbreitung von Fake News soll ebenfalls ein Algorithmus helfen. Und Faktenchecks von vertrauenswürdigen Medien. Aber wer wählt dann aus, welche Medien vertrauenswürdig sind? Ja. Zuckerberg muss endlich dazu stehen, dass Facebook als Plattform eben nicht so neutral ist wie ein Telefonnetz. Und darum benötigt Facebook einen Profi, der inhaltliche Entscheidungen trifft. Und er öffentlich erklärt, wieso Facebook so handelt und sich im Zweifel auch der Kritik stellt. Also einen Chefredakteur. Facebook darf seine eigene Rolle nicht weiter kleinreden. Facebook muss sich endlich seiner Verantwortung stellen. Ein Chefredakteur, der damit verantwortlich ist für alles, was da passiert. Ja. Diese Spinner. Und das sind die Medienexperten. Die machen das beruflich und die reden auch noch darüber auf so einer Metaebene. Weil die so viel Ahnung davon haben. Ich meine, das ist jetzt das Beste, mit dem sie ankommen, dass man dann, dass sie einen Chefredakteur brauchen. Und dann sitzt er da und dann tut er sich 4 Stunden am Tag informieren und die anderen 4 Stunden tut er dann Fake News News klicken an Top 100 Stories oder was. Tut sich dann durch eine Liste durchklicken. So soll das dann sein. Und dann muss ich nur die Person kennenlernen und gebe ihr 5.000 Euro privat und sage, gib mir bitte die und die News, die groß rauskommen. Und dann kann ich das manipulieren. Cool. Die behaupten da jetzt auch, dass die das ja selber sich überlegen, genau, was sie da irgendwie haben wollen. Und die benutzen auch Technologie. Also ich bin mir ziemlich sicher, dass die da fast nur Technologie benutzen. Ja. Also gerade, da zeigen sie schon dieses Bild und sagen, hier ein Bild der Zeitgeschichte und sie haben es rausgenommen, weil es wahrscheinlich irgendein automatisierter Nippelerkennungsalgorithmus da erkannt hat. Ja, und es hat doch auch funktioniert, das System. Also es ist ja nicht so, dass sie es nicht wieder reingetan haben, sondern sobald Leute gesagt haben, hey, das war jetzt aber nicht korrekt, ist eine Diskussion in Gang gekommen darüber. Aber wenn aber so einfach gnadenlos Zeug weggelöscht wird, was nicht so bekannt ist wie dieses Foto, gibt es darüber keine Diskussion, dann funktioniert das System nicht mehr. Ja, die stellen das halt so dar, als ob da jemand sitzen würde und sich denken würde so, das ist ein nacktes Bild, das muss ich jetzt löschen, weil das entspricht nicht dem, was ich hier bei Facebook haben will, ich, der Chef von Facebook. Und dann kommen die Leute und sagen, das ist aber falsch. Und dann knickt er ein unter dem Druck der aufrichtigen Menschen, die sagen, das ist ein Bild der Zeitgeschichte. Ja, stell dir vor, Facebook würde den Kindernippel-Algorithmus ausmachen. Was wäre dann am nächsten Tag los? Ich meine, dann wäre der Volker Beck nur noch auf Facebook. Oder auf Crystal Meth. Nee, aber ich keine Ahnung. Ich muss ein Fragezeichen dahinter stellen. Dann oder wäre der Volker Kommentar. Also wir fragen uns das, ob das wohl so wäre. Ob wir, genau, es könnte sowas überhaupt passieren. Ja, wir tun jetzt hinter jedem Stream noch ein Fragezeichen in den Titel einbauen. Und dann sind wir auf der richtigen Seite. Ich dachte, wir hätten eh den Disclaimer, dass wir für nichts verantwortlich sind. Doch, wir haften nicht. Haben wir ja von YouTube gelernt, von der Nicht-Egal-Kampagne. Ja. Wir für nichts haften. Aber ja, ey. Bisher hat Facebook also keinen Chefredakteur, sondern nur einen Chef und den halt nicht in Deutschland. Als gerade eine Stellenausschreibung des Unternehmens veröffentlicht wurde, dachten viele zunächst, wow, Facebook hört auf die geballte Kritik und bestellt nun doch einen für die Inhalte Verantwortlichen. Doch Pustekuchen, gesucht wird ein Head of News Partnership, also einer, der den Kontakt zu Medienhäusern intensiviert. Nicht im Entferntesten das, was nötig wäre. Boris Rosenkranz dafür jetzt mit dem letzten heißen Naja, genau das, was ihr vorhin noch erfragt habt. Ihr habt gesagt, ihr wollt einen Ansprechpartner. Und jetzt haben sie gesagt, sie stellen einen Ansprechpartner ein. Außerdem ist das doch ein Witz, dass hier diese Tante sich hinstellt und Facebook sagt, was die richtige Strategie ist. Weißt du? Als hätten die da nicht drüber nachgedacht, vielleicht eine Viertelstunde oder so, bevor sie den Typ berufen. Also ich habe jetzt bei Google habe ich How Top Stories Are Selected in Facebook eingegeben und mein 7. Aufruf war, Facebook News Select, also mein 7. Ergebnis war Facebook News Selection is in hands of editors, not algorithms. Da habt ihr gut recherchiert, Zap. Ihr habt es drauf. Das, was die da fordern, macht Facebook schon. Deswegen hatten sie doch den Bias in den konservativen Nachrichten, die sie eher zensiert haben. Aber war das nicht auch per Algorithmus? Schon mit Algorithmus, aber die hatten auch Editoren. Und bei Personalfeldmann habt ihr gehört, dass Twitter Deutschland zumacht? Ja. Ist das nicht ganz schrecklich traurig? Ich glaube, da muss die Leser-Uschi nochmal hin und das weitere Vorgehen besprechen. Was machen die ganzen Friseure in Berlin, wenn die nicht mehr 20 Luschen die Haare blau färben müssen? Ob man die Wände nochmal streichen muss für den Nachmieter? Ja. Okay. Aber jetzt wird es auf jeden Fall hässlich. Jetzt kommt das, was ich eigentlich eben schon erwartet hatte. Ach so, ich dachte, der Hässliche wäre der eben gewesen. Nee. Durchgezappt. Der Krawall der Woche. Montagabend in Berlin. Das RTL Hauptstadtstudio. Willkommen zum heißen Stuhl. Jawohl, die olle RTL-Krawall-Sendung ist wieder da. Super. 50 Minuten Gerede über Flüchtlinge mit einem echten deutschen Experten. Der umstrittene Buchautor Thilo Sarrazin. Ja, darüber machen sie sich lustig, aber über die verrückte Alte mit dem Kopftuch machen sie sich nicht lustig. Ja, die ultrakonservative Muslima da. Die hier Otosalafistin, würde ich das nennen, was die da ist. Ich verstehe vor allem nicht, was das, auch dieses Herablassende, die alte, nachdem die Öffentlich-Rechtlichen seit Jahrzehnten nichts gebacken kriegen, als Scheiße von den Privaten abzugucken, würde ich einfach mal meine Fresse halten. Ja. Er sagt, danke für den Applaus, danke. Schutz sucht, danke. Muss ich auch benehmen. Genau, weil hier Recht und Ordnung herrscht. Hier wird auch ganz, ganz ordentlich diskutiert. Irgendwann bin auch ich mal dran in der Sendung. Ausreden, zuhören, doch bitte nicht hier bei RTL. Hier soll's richtig schön knallen. Und zwischendurch gibt's ganz viele schlaue Statistiken. 2000 Fälle. Jede zweite, dritte Frau. 40 bis 60. Ja, jede zweite, dritte Frau. Und das Ding war bestimmt im Kontext von jede zweite, dritte Frau hat Gewalterfahrung in Deutschland, habe ich gehört, von Frauenverbänden. 60% alle 10 Minuten 1,3 Millionen 16.000 300.000 Muslime 890.000 70% auch nicht 2 Millionen 300.000 Polen. Interessant, nicht? Zahlen, bis sich der Balkan biegt. Natürlich alles Fakten, Fakten, Fakten. Es gibt keine amtlichen Zahlen, ist nur geschätzt, aber immerhin eine halbamtliche Schätzung. Hervorragend halbamtlich geschätztes Bildungsfernsehen bei RTL. Ja, und auch da haben sie nicht die Frau als Beispiel genommen. Könnte man auch sagen, so, ja, hier, deine Dunkelziffer, super Dunkelziffer, Oktoberfest-Kram oder wie? Wäre doch schade, wenn der was zustößt. Deutschland voran. Sie haben doch gerade gesagt, dass es auch ausgeredet werden soll. Ja, und lass uns das doch jetzt so machen. Sag mal, haben die jemals eine von den Kack-Talkshows mit Anne Wiezorek gesehen, wo sie alle zwei Sekunden irgendwem ins Wort fällt? Ja, die Kack-Talkshows bei der ARD. Ja, die sind doch genauso. Die sind doch, jede dritte davon ist doch genauso. Und am Ende laden sie noch jemand von der AfD ein und dann geht es aber richtig ab. Dann darf der nämlich gar nicht mehr ausreden. Ja, die haben doch auch bei, was war es, Hard Aber Fair mit Plasberg, haben sie doch auch ihren Gender, ja, das ihre Gender-Talkshow. Wo die Kelle keinen Satz rausgekriegt hat, weil die Wiezorek ihr so vor dem Gesicht war. Ja, und danach, weil Genderlogen schlecht abgeschnitten haben, hat man das dann auch noch aus der Mediathek entfernt. Was man, ja, good job. Schaut doch da mal nochmal nach, sag. Ob das dann, ich weiß nicht. Und jetzt kommt mein absoluter Liebling. Bilder der Woche. Wichtige Nachrichten von Bild. Nippelalarm in Wimbledon. Mit geilen Schnitten, mehr scharfe Schlitten und klick dich durch die Bildgirls, toll, ne? Da ist es doch höchste Zeit für die große Debatte um das Frauenbild von Flüchtlingen. Super Vergleich, ne? Das ja, auf der einen Seite. Finde ich gut. Auf der einen Seite hast du Frauen, die sich dazu entscheiden, sich für sowas fotografieren zu lassen. Und auf der anderen Seite hast du, ja, irgendwelche Leute, die meinen... Kölner Party, ne? Meinst du jetzt die Minderjährigen heiraten wollen oder ihre Minderjährigen anerkannt haben wollen? Oder meinst du die Frauen auf der Straße belästigen, weil sie von den Kufa-Frauen nichts halten? Sowohl als auch. Ah, oder okay. Die Frauen so sehr mögen, dass sie vier haben wollen. Ja, das ist halt, ne, das sind halt die quasi, was quasi genauso ist, wie wenn ich in der Bild ein Foto von einer Nackten abdrucke, die sich selbst dafür hat fotografieren lassen. Und dafür Geld gekriegt hat. Ja. Das geht ja gar nicht. Also die Bild-Zeitung, also das ist ja gar kein so ein hohes Qualitätsstandard. Sexarbeiterinnen, von denen sie sonst immer reden, die Sexarbeiterinnen müssen eingebunden werden und so. Ja, aber Sexarbeiterinnen, das hat man doch eher so als, weißt, damit möchtest du einen Punkt machen, damit du zeigst, dass du für Unterdrückte bist. Dich interessiert ja das Schicksal von denen nicht wirklich, oder? Dass es das auch einfach als Berufswunsch gibt. Also weißt du, wenn du das in der Debatte hörst, also die Frauenverbände... Oder das ist so ein, ja, die Sexarbeiterinnen sind ja die Opfer. Und die Freier und so, die das gut finden, das sind ja die Täter. Genauso wie bei diesen Bildern da halt, ne? Das Frauenbild ist ja nicht, das Frauenbild von der Bild ist ja das Schlimme. Das sind ja nicht die Schlimmen, die sich da ablichten lassen. Aber genauso ist es auch ein Riesenunterschied, ob man sich jetzt die Bild da aufschlägt und sich denkt, das ist aber ein hübsches Bild da von einer, die sich dafür fotografieren lassen. Ist auch meilenweit entfernt von irgendwelchen Leuten, die sich denken so, ja, da geht eine die Straße runter, die ist aber nett, die grapsch ich jetzt an oder so. Das nächste Ding ist, Aussehen ist ja auch sozusagen ein genetischer Teil von dir, dass du jetzt eine bestimmte Brust-Hüfte-Bein-Ratio hast, das so besonders attraktiv aussieht. Ich mache zum Beispiel in meinem Beruf, verdiene ich damit Geld, dass ich jetzt nicht unbedingt dumm bin. Damit verdiene ich ja auch Geld. Also im Grunde tue ich dann nur jemanden dafür kritisieren, dass er, so wie er geboren worden ist, versucht, daraus Kapital zu schlagen. Das ist dann sozusagen die Kritik an Bild. Und außerdem, also, wenn du dir die Kommentare von den üblichen Feministinnen über Menschen wie Ryan Gosling oder so durchliest, liest du genau dasselbe, wie es Leute unter so ein Bild von irgendeiner Tante posten würden. Ja. Ach ja, da war ja was. In Freiburg soll ein Flüchtling eine Frau vergewaltigt und getötet haben und nahe der Bochumer Universität auch Vergewaltigungen. Und weil das auch ein Flüchtling gewesen sein soll, fragt ausgerechnet Busenbild, ob das Frauenbild der Flüchtlinge ein Problem sei. Ja, das kann ich euch beantworten, dass das auf jeden Fall ein Problem ist. Da kann ich sogar aus dem Nähkästchen plaudern. Die chinesischen Auslandsstudenten hier in Deutschland, die tun sich über WeChat in Gruppen organisieren, wo sie den anderen Studierenden Bescheid geben, wann sie denn die Uni verlassen und wenn sie sich 10 Minuten später nicht melden auf dem Nachhauseweg, rufen die anderen die Polizei, weil da schon einige Sachen vorgefallen sind, die nicht so gut sind. wurde eine Chinesin wurde vergewaltigt und dann umgebracht. Eine andere, die wurde nur vergewaltigt und eine weitere, die wurde von einem deutschen Mörderpärchen tatsächlich umgebracht. Ach komm, das passt jetzt doch auf dem Oktoberfest jeden Tag. Aber das ist jetzt und das schon seit 1900, pah. Also, weißt du, das ist so das dritte Mal, wo es dann auch schon ernster wird, jetzt nicht nur irgendwie so angegrapscht oder bedrängt oder so, sondern halt wirklich so mit halt einfach ernster. Und deswegen tun sich die chinesischen Studenten in, also so wie WhatsApp in WeChat organisieren, dass sie die Polizei rufen, wenn wir 5 Minuten zu spät zu Hause ankommen. Also, auf jeden Fall ist in Deutschland alles in Ordnung und das ist alles nur Panikmache. Auf jeden Fall. Hm. Ja, da hört es bei mir echt auf. Also ich kann mir noch nicht mal vorstellen, wie man da irgendwie sitzt und so einen Beitrag zusammenschneidet und sich wirklich so denkt, so, ja, die haben da Brüste in ihrem Magazin und gleichzeitig meinen die, dass Ausländer ein Problem mit Frauen haben. Und das die kommt davon. Was für ein Problem mit Frauen sie selber haben, das merken die gar nicht. Da mache ich jetzt mal einen schlauen Beitrag drüber und zeige denen das mal, wie doof die alle sind. Die merken das gar nicht. Die waren auch alle auf der Republika und haben sich das bei einem Cocktail von Tessa Bücker oder der Vizorek erklären lassen. Ja. Jetzt wird eben sehr, sehr schnell, ohne abzuwarten, von allen Seiten und eine Meinung und ein Urteil abgegeben. Ja, sag bloß. Dann urteilen wir doch mal kurz über das Frauenbild von Bild. Tim. Ja, dann urteilt mal. Wolf von der Titanic hat es, untersucht und die Bild-Frauenbilder auf Facebook gepostet. Weil Facebook aber ein Frauenbilder-Problem hat, wurde Wolf vorübergehend gesperrt. Spinnen alle. Gäbe es bloß einen, der sich mit Frauen und Flüchtlingen so richtig auskennt. Denken muslimische Männer per se, dass Frauen Menschen zweiter Klasse sind? Naja. Ein großer Teil davon auf jeden Fall. Ihr könnt euch ja die Studien da durchlesen von Pew Research Institute von 2013. Ich bin nicht im Kopf muslimischer Männer. Ich kann nur sagen. Ja, nee, lass mal. Schon gut. Das ist doch eine gute Antwort, oder nicht? Das ist eine Antwort, die ihr euch vielleicht auch mal überlegen solltet. Es ist ja auch nicht so, dass wir, ich weiß nicht, dass wir, keine Ahnung, lest euch den Report von der UN zur Frauenrechtsstellung in Somalia durch. Oder ja, lest euch den Report durch. Wenn ihr das schafft, das Ende durchzulesen, ohne euch ein Bier zu holen, ziehe ich meinen Hut vor euch. Also mit Genitalverstümmelung, ritueller Vergewaltigung etc. etc. Und wenn dann Leute von dort kommen, als syrische Flüchtlinge aus Somalien, aus Somalia, dann haben die, sobald sie die Grenze nach Deutschland übertreten, ist die komplette kulturelle Prägung alles vergessen. Das ist alles komplett weggespült und wurde durch das Grundgesetz und durch das Sub-Magazin ersetzt. Und dann sind die plötzlich Bildungsbürgertum und werden sich absolut anständig verhalten, komplett. Also das ist noch nie irgendwie nach hinten losgegangen. Noch nie. Und auf der anderen Seite überlegen unsere lieben Leute in Berlin, ob sie nicht Ausbilder nach Saudi-Arabien schicken, um da das Militär auszubilden, in ein Land, wo Frauenrechte zumindest nicht bis zum Lenkrad gehen. Ja, das ist eines der schlimmsten Länder, was das angeht. Eben. Ich meine, ich wäre auch nicht anders, wenn ich in Somalia geboren worden wäre. Aber einfach nur dieses dummi Geschwätz von wegen, du hast eine Einwanderung aus irgendeinem Land und dann bringen die nicht einen Teil ihrer Kultur mit und halt auch ein gewisser Prozentsatz von den Leuten, die dann kommen, haben dann halt auch einfach einen an der Klatsche. Darüber kann man nicht reden. Das ist dann Harambe und keine Ahnung. Und ich weiß nicht. Die Hauptsache ist doch, dass sich Frauen nicht mehr fotografieren lassen und wenn dann Männer sich das nicht mehr angucken. Dann wird alles gut. Ja. Sollen wir einfach das Geld geben dafür und nichts mehr erwarten? Ich meine, das ist ja auch total sexistisch. Aber du kannst ja nicht erwarten von den Frauen, dass sie sich dann ausziehen. Nur wir waren früher auch oft nur im Grillen, so als wir jung waren. Bezahlen und nichts machen. Ja, und dann schnell wegrennen und lachen. Ende der Woche. Nacht für Nacht. Seit mehr als 20 Jahren ist er unterwegs, Jürgen Domian, ins Funkhaus zum WDR in Köln, der radelnde Radioseelsorger. Ja, gut, das überspringe ich mal. Das ist nicht so interessant. Weniger Unterhaltung und mehr Oder wolltet ihr noch was zu Domian loswerden? Ja, wie du tust hier Domian einfach überspringen. Wie kannst du nur? Ja, dieser Ausschnitt ist halt nicht so interessant. Also, ich kenne den Typ nur vom Zappen früher, vom Drüberzappen halt. So, oh nee, der, zack. Ich kann da nichts zu sagen. Ja, ich kann nur sagen, ich habe einmal eine Sendung geguckt, wo jemand angerufen hat, den ich kannte. Eine ehemalige Mitschülerin von mir. Und das Lustige war, also die hat ihm erzählt, dass sie unbedingt Bestatterin werden wollte. Und das war zu der Zeit damals auch schon so, als ich mit ihr noch zur Schule gegangen bin. Und er hat sie so ganz, ganz unschuldig gefragt, ob denn die Männer damit ein Problem hätten. Und sie hat gelacht und gemeint, nein, und das stimmt auch. Die waren halt total scharf auf die. Ich hab, das ist eine der interessantesten Frauen auf jeden Fall gewesen, die ich in meinem ganzen Leben kennengelernt habe. Aber wie kommt man schon in der Schule drauf, dass man... Keine Ahnung. War das so goth-mäßig oder was? Nee, noch nicht mal. Okay. Also das war halt das Lustige, das kam einem auch gar nicht irgendwie vor, wie, ja, irgendwie, ja, das war wohl irgendwie, also das klang ziemlich ernst gemeint, es war jetzt nicht irgendwie, es nach dem Motto, weil ich den Tod liebe und schwarze Klamotten oder so. Ja, aber komm, das ist halt auch ein Beruf mit Zukunft, also weißt du, ja, ist auch wieder also da laufen dir die Kunden nicht wirklich weg. Aha. Investigative Berichte bei den Öffentlich-Rechtlichen. Doch wollen das auch die Verantwortlichen beim Sport? Henrik Maaßen über eine Richtungsentscheidung. Die Sportschau letzten Sonntag. Erst am Ende der Sendung die Sportpolitik. Ach ja, jetzt geht es noch um Sportjournalisten. Das fand ich vor allem ganz interessant, weil es da so ein paar Parallelen zum Gaming-Journalism geht, der ja hier bei uns auch hin und wieder mal Thema ist. Die Nachricht der Woche. Bis dahin. Die Bayern sind wieder da. Wir bleiben beim Fußball, kommen zum Tor des Monats. Wir machen weiter mit Wintersport und wir kommen zum Dopingskandal in Russland. Vor 2 Jahren hat die ARD-Doping-Redaktion zum ersten Mal flächendeckend berichtet über dieses Doping in Russland. Dieses Doping in Russland hat ein Kollege aufgedeckt. Warte, Pause. Nur so nebenbei, wenn ihr in den Vereinigten Staaten zum Arzt geht und sagt, lieber Herr Doktor, ich glaube, ich habe einen Mangel an Testosteron, dann guckt euch der Doktor an und sagt, aha, Sie glauben, dass Sie einen Mangel an Testosteron haben? Ich habe gerade sogar festgestellt, dass Sie einen Mangel an Testosteron haben. Hier haben Sie einen AA-Steroid, das ich Ihnen verschreibe. Nehmen Sie das bitte regelmäßig ein. Ja, so einfach ist es in den Vereinigten Staaten. Gibt es für Testosteron keine medizinische Ober- oder Untergrenze. Und über diese Lücke kannst du dir jederzeit beim Arzt Steroide holen. Aber bei den Amerikanern dopt niemand, nur bei den Russen. Ach, es ist doch völlig irrsinnig zu glauben, dass in irgendeinem Sport, für den es Geld gibt, keine Doper sind. Das ist völlig, selbst im Schach fressen die wahrscheinlich inzwischen vorher eine Schachtel Ritalin oder so. Das ist doch Quatsch. Also da jetzt die Russen so, die bösen Russen. Ayo Seppelt ist einer der wenigen investigativen Sportjournalisten. Mit einem Netzwerk an Informanten, aufwendigen Doping-Recherchen. Und obwohl die Sportschau den Bericht stolz vor sich hertragen könnte, versteckt sie den Beitrag. Wir haben mit den Seppelt-Dokumentationen die Sportwelt wirklich ein Stück weit verändert. Was glauben Sie, wie viele Menschen das geguckt haben? Das sind keine Inhalte, mit denen man Massen mobilisiert. Kritische Sportjournalisten wie Ronny Blaschke sehen darin eine Doppelmoral. Der öffentlich-rechtliche Rundfunk sollte nicht nur nach Quote schauen und er soll sich jetzt nicht beschweren, dass er ein unkritisches Publikum hat, das er über 4-5 Jahrzehnte selbst verzogen hat. Das ist doch eine schöne Aussage, oder? Immer wieder fallen Sportreporter durch große Nähe zum Sport auf, auch bei ARD und ZDF. Neuer Dank auch von der gesamten ARD, dass sie uns ein weiteres tolles Spiel beschert haben. Ich glaube, viele Sportjournalisten empfinden ihren Beruf als die schönste Nebensache der Welt oder viele haben ihr Hobby einmal zum Beruf gemacht. Das ist doch vollkommen in Ordnung so. Und das ist ein Grundproblem, dass sich viele Sportjournalisten als Teil des Sports verstehen und nicht als kritische Beobachter. Ja, und das könnte man bei der Gegenpresse halt auch sagen. Ja, ohne Einschränkungen. Für die Sport wichtig ist aber nicht das Wichtigste. Es gibt keinen systemisch kritischen, politisch denkenden, reflektierten Sportjournalismus. Das gibt es nicht. Es gibt die Mehrheit, die den Sport inszeniert, und es gibt eine Minderheit, die kritisch draufschaut. Na gut, was das Politische angeht. Ja, gut, im Sport mag es das sicherlich geben, aber das ist ja wahrscheinlich auch das Ding so ein bisschen. Ne? Die denken dann halt auch so, ja, das muss jetzt alles politisch nochmal analysiert werden, was da die Hintergründe sind. Aber ich hätte da lieber einen Kriminologen sozusagen sitzen, der mir sagt, wer da was macht und wen man verknacken kann. Das hilft, glaube ich, mehr noch, als sich über die politischen Aspekte da Gedanken zu machen. Ja, aber ich meinte jetzt auch eher im Vergleich zum Gaming halt. Ja, im Vergleich zu Gaming fürchte ich, am Ende kommt dann sowas, würde man das zu Ende... Würde er vielleicht sogar sagen, dass der New Games Journalism das ist, was er sich vorstellt. Und dafür würde es mir ein bisschen grausen. Aber ja, der Vergleich hinkt halt so ein bisschen, weil ich meine, da gibt es ja keinen, was gibt es da für ethische Verfehlungen jetzt, wenn ich einfach nur ein Spiel mache? Also vielleicht, wenn ich irgendwie, keine Ahnung, Assets von irgendwelchen Sklaven produzieren lasse. Es gab schon Spiele, die aus dem Steam-Store geflogen sind, weil sie geklaute Assets haben. So ist es nicht. Ja, gut geklaut. Und wenn das jemand aufdeckt und das vielleicht dann nicht berichtet, weil es ein Kumpel von ihm ist, schon hast du... Na, das... Was er gesagt hat, was wichtig war, war dieses, dass die Journalisten glauben, sie seien irgendwie Teil des Ganzen. Ne? Und das hatten wir ja auch bei Gamergate am Anfang, dass es darum ging, dass die Leute irgendwie zusammen nach Las Vegas fahren und irgendwo irgendwie Fotos posten, wie sie besoffen irgendwo rumhängen und so. Und dass das halt ein Gefühl vermittelt, dass du nicht neutral informiert wirst. Ja? Und genau das hat ja auch die SPJ gesagt, indem sie in ihren Richtlinien drinstehen haben, dass du halt nicht den Verdacht erwecken sollst, dass du solche Mauscheleien machst. Ja? Und das ist hier dann ähnlich wahrscheinlich. Seppelt gehört schon lange zu dieser Minderheit. Mit seiner investigativen Arbeit stößt er bis heute in Sportredaktionen auf Widerstand, meint er. Viele klassische Sportreporter glauben, dass Sport im Fernsehen ein Produkt ist, das es zu verkaufen gilt, das möglichst attraktiv und prominent dargeboten werden soll, während diejenigen, die den Sport hinterfragen, natürlich auch das Produkt damit hinterfragen. Ja, beim Sport darf es nicht um Sport gehen, sondern es muss alles auf einer Metaebene sein. Ja, das ist halt auch so das Ding. Also zum Beispiel beim American Football gibt es meistens noch keine Dopingprüfung. Und du kannst auch davon ausgehen, dass diese Leute so dick und schwer und muskulös wie die sind, alle Spritzen bis zum Abwinken. Aber da ist das halt ist egal. Ja, theoretisch dann auch wieder in Anführungszeichen fair macht, wenn alle dopen. Ja. Also, dann vorher ist der biologisch am besten gebaut ist, also von Muskelverhältnis, Größe etc. Und jetzt ist halt der dann der Beste, der halt die Dopingmittel am besten verträgt. Also, dann hören wir doch auf mit der alten Unterteilung in Männer und Frauen und machen zwei Wettbewerbe für Gedopte und Nicht-Gedopte. Ja, also... Also würde ich auch dann die ganzen Trans nicht gedopten alle mitmachen. Ja, die können, das ist ja jetzt, ja eben, also ist ein Ding. Und es ist halt dann, man muss nach den Wettkämpfen dann halt immer mal Leichen wegräumen wahrscheinlich, die an irgendwelchen Schocks sterben oder so, aber ne, das wissen die ja vorher auch. Ich meine, es machen genug Leute, die nichts dafür kriegen, spritzen sich den Scheiß, nur weil sie glauben, sie würden dann cool aussehen. Ja, bei den Hobbysportlern ist es doch irgendwie einer in sechs oder einer in sieben. Ich weiß nicht mehr die genaue Zahl, aber zwischen einer in sechs und einer in sieben tun halt extra Sachen nehmen, um zu trainieren. Also ja. mein leiblicher Vater war einer der ersten Menschen, die in Deutschland ein sogenanntes Fitnessstudio eröffnet haben. Und den habe ich ja auch gefragt und er hat auch gesagt, ja. Also bei ihm im Studio natürlich nicht, sagt er. Aber in den Studios außenrum hättest du überall Pillen kriegen können, in den 70ern schon. Also, der kennt auch aus der Zeit kennt er den Schwarzenegger und der meint, klar, nur Pillen. Ja, die Frage mit dem Journalismus ist aber auch, wenn du jetzt eine Hobbypresse hast, ob du jetzt deine Autozeitung hast oder dein Sportdinger oder Videospieljournalismus, die Frage ist doch, kann das nicht auch einfach eine Hobbypresse, Enthusiastenpresse geben? Und hin und wieder tut jemand aus einer anderen Branche sich mal die kritischen Stimmen innerhalb der Community in Anführungszeichen mal anhören und drüber schauen. Weil ich weiß nicht, wenn du jetzt Sportberichterstattung hast und dann zum Beispiel sagst, das Mega-Event WM Afrika, dass das für den Staat dort ein Minusgeschäft war und dass halt dort die Stadien halt nicht weiterhin richtig benutzt werden und dass man das dort eher in Bildung hätte stecken können oder in Landwirtschaftsprojekte. Ich weiß nicht, ob du während der WM so einen Bericht jetzt tatsächlich in der Sportschau sehen möchtest und ob das überhaupt dort was verloren hätte. Also da bin ich mir einfach nicht so sicher. Wenn du ein Automagazin liest, dann möchtest du ja auch nicht unbedingt was drüber erfahren, dass der Verbrennungsmotor nicht so toll ist und dass du ein Elektroauto dir kaufen solltest. Also ich, oder in einem Weinmagazin möchtest du doch auch keine Bilder von Leberzirrhose, Lebern sehen, wo sich die Leute zu Tode gesoffen haben. Also ich weiß da manchmal nicht so genau, ob man dann diese Seriosität und diese Aufgeklärtheit, ob man die denn wirklich in so einem Nischen, in einer Nischenpublikation zu einem speziellen Thema, ob man die denn da wirklich haben möchte. Naja, aber auf der anderen Seite, du sprichst hier von Sport und Computerspielen, was wahrscheinlich zwei der größten Medienposten überhaupt sind. Und da von einer Nische zu sprechen, da ist zu viel Geld unterwegs inzwischen. Das ist das ganze Problem beim Sport. Früher war das ja auch so, dass bis 80 oder bis 82 oder so durften ja nur Amateure an den Olympischen Spielen teilnehmen. Die Profis durften da gar nicht hin. Und das haben sie dann geändert, weil die Amis Druck gemacht haben. Ne? Bis dahin waren nur Amateure da. Du durftest nicht für den Sport bezahlt werden. Oder du durftest nicht zu Olympia. Und das war meiner Meinung nach eine gute Idee. Dann haben sich da nämlich wirklich die Sportler getroffen und nicht die bezahlten Abziehbilder, Superstars mit ihren aufgepumpten, ne? Keine hier so viele Leute, die da schon so viele Namen hier, wie heißt der Radfahrer, Jan Ulrich, diese ganze Geschichte da und so viele Leute, die schon ihre Titel verloren haben im Nachhinein. Das ist doch einfach nur noch entwürdigend. Die Griechen würden kotzen, wenn sie sehen würden, was man aus ihrer Tradition gemacht hat, also die alten Griechen. Wovon würden die kotzen? Von den ganzen Steroiden, die sie sich schießen? Es gab ja damals schon, es gibt eine extra Allee mit Statuen im antiken Olympia, die Leute stiften, also da sind leider nur noch die Sockel teilweise, klar. Aber da mussten die Leute Statuen stiften, wenn sie beim Doping erwischt worden sind. Das gab es damals schon. By the way, der Pythagoras, der war nicht nur Mathematiker, sondern er hat auch ein Buch über Drogen geschrieben, die man auch zum Dopen mitverwenden könnte. Aber das wurde in der Schule nie gelernt. Ja. Aus Sicht derer, die klassischen Sportjournalismus betreiben, womöglich geschäftsschädigend. Hier wird die klassische Sportschau produziert, beim WDR in Köln. Hier. Die klassische Sportschau, die sich mit Sport beschäftigt. Die klassische Sportschau, die so ein Pausenhansel von RTL als Hauptmoderator eingestellt hat. Also ich gucke ja kein Fernsehen, aber wenn man mir den Optenhöfel vorsetzen würde und ich von dem eine seriöse Sendung erwarten müsste. Ich kenne den halt von früher als so ein überdrehtes Kind, das zwischen irgendwelchen Werbebeiträgen gesprochen hat. Aber dass der seriöses Fernsehen machen darf. Investigativer Sportjournalisten, die Reporter von Sport und Zeit. Sie recherchieren oft monatelang zu sportpolitischen Themen, weltweit. Sportjournalismus aus unterschiedlichen Perspektiven. Ich bin als Sport-Insight-Redakteur viel intensiver im Entstehungsprozess eines Beitrages und in einer Recherche dabei, als Sportredakteur für andere Formate. Das hat aber was mit der sehr besonderen Art der Arbeit zu tun. Es hat damit zu tun, dass man in vielen juristischen Fragen unheimlich fit sein muss, weil wir da häufig hohe fit sein. Risiken eingehen und auch dünneres Eis betreten. Dünneres Eis mit Schlittschuhen? So ist seit der Entstehung vor 9 Jahren ein breites Netzwerk an Experten und Informanten entstanden. Die Reporter sind unbequem, hartnäckig, kritisch. Eigentlich Grund genug, die Sendung weiter nach vorn zu holen. Doch eine kritische Sportsendung zur besten Sendezeit bis heute nicht möglich. Wir haben doch noch nicht mal mehr kritische Behörden. Warum haben denn die Amis die Korruption in dem FIFA-Ding aufgedeckt? Warum ist es übers FBI gelaufen und nicht über irgendwelche Behörden, die sich in Europa interessiert haben, wo die Leute tatsächlich Fußball schauen? Also, das ist ja sogar bei den Behörden so. Also ich keine Ahnung. Wie krank darf ein Athlet sein, um Hochleistungssport zu treiben? Warum nimmt man nicht einmal diese halbe Stunde Sport und Zeit in die Samstagssportshow? 1,5 Stunden würden ja auch reichen. Und was passiert dann? Nehmen Sie an, dass dann 5 Millionen Menschen Sport in Zeit gucken? Was denken Sie? Dass das definitiv nicht der Fall ist. Sie können es senden, wann Sie wollen. Sie haben 400.000 Zuschauer oder 300.000 und vielleicht auf einem anderen Sendeplatz mal ein paar hunderttausend mehr. Aber hintergründige Sportberichterstattung ist nichts, was das breite Publikum wünscht. Das breite Publikum wünscht Sportberichterstattung. Das breite Publikum. Die überwältigende Mehrheit der Fußballinteressierten sich dafür nicht interessiert, sondern die wollen den Fußball, die wollen die Show und die wollen die Banalitäten. Trotzdem ist es die große Frage, erziehen wir das Publikum oder lassen wir uns von dem Publikum erziehen? Don't have to be audience. Lassen wir uns von unserem Publikum oder erziehen wir unser Publikum? Du redest von Leuten, die in ein fucking Fußballstadion gehen oder mit einem Kasten Bier vorm Fernseher sitzen und die willst du wie erziehen? Ja, erzieh die mal. Oh Mann. Oder lass dich von denen erziehen. Oh Mann. Ich meine, mein Bruder, der ist ja so ein bisschen hier, du weißt ja, Frankfurt. Willst du mir übrigens gratulieren? Ja. Also der sagt ja auch, also er hat auf einen großen Teil der Fans keinen Bock mehr, weil die einfach doof sind und weil sie nerven und was weiß ich. Es gibt da schon, glaube ich, einen Haufen unkritische Vollidioten. Ja. Aber was ich so sonst sehe, es wird sehr viel von denen über Vereinsinterner und über Vorgänge geredet. Also da ist doch eine kritische Öffentlichkeit. Also die Leute haben schon immer, auch schon bevor die Amis das aufgedeckt haben, gesagt, die FIFA ist korrupt. Und da ist auch drüber gesprochen worden. Genau wie bei meinem Ding der Formel 1 über Sachen gesprochen wird und Sachen ans Licht kommen und Leute verknackt werden und teilweise für 5 Jahre gesperrt werden, weil sie einen Unfall absichtlich inszeniert haben und solche Sachen. Das kommt doch raus. Also weiß ich nicht. Ja, es ist aber auch irgendwo, es ist aber auch Nebensache bei diesen Dingen, weil ich meine, es ist Sport halt. Und klar, man kann sich dann irgendwo unterhalten und wenn das irgendwie Einfluss auf irgendwelche Titel hatte und so, dann ist es natürlich auch interessant. Aber ich sag mal auch, also ich kenne das halt vom Football, da ist es halt auch alles auf Spektakel getrimmt, noch viel mehr als Fußball und so. Und da ist es auch jahrelang so halt gewesen, dass die Leute von diesen ganzen Gehirnerschütterungen, die da halt kriegen, dann irgendwann bekloppt im Kopf geworden sind. Also es gab sogar so einen, der irgendwie sich irgendwann hier eine Kugel in den Kopf gejagt hat. Oder nee, nicht in den Kopf gejagt, aber woanders hingejagt extra und irgendwie auf seinem Abschiedsbrief geschrieben hat, dass sie bitte sein Gehirn da mal auseinandernehmen sollen. Also so ein Footballspieler halt. Weil das halt das heißt, und deswegen haben die da jetzt auch so neue Protokolle eingeführt vor ein paar Jahren schon, dass quasi die Leute, die Verdacht auf eine Gehirnerschütterung haben, aus dem Spiel rausgenommen werden. Und ja, da gab es doch auch dann an den Schulen und Colleges irgendwie dann Diskussionen am Ende, ja, sogar über Fußball, also über Soccer, weil Kopfbälle halt auch nicht so gut sind für deinen Kopf. Nicht so gut sind, ja, und ja, das ist auch, aber diese ganze Vereinsmeierei, die wir beim Fußball haben, die gibt es beim Football zum Beispiel überhaupt gar nicht. Also da ist das einfach ein Geschäft und das sind auch keine Vereine. Ja, komm, erzähl mir. Ja, aber das ist ja bei uns auch vieles nur noch Fassade, zumindest in den oberen Klassen. Die Leute reden sich das halt ein, ne? Das ist so diese romantische Vorstellung irgendwie, dass so der Rasenclub von nebenan irgendwann in der ersten Bundesliga spielt, wenn die dann immer aufsteigen. Der Rasenballsportclub, meinst du? Ja, den meine ich, ja. Das ist ja irgendwie passiert, glaube ich. Ich glaube, die sind sogar relativ weit oben in der Tabelle. Ne? Ja, Retorte, die sind Zweiter, die spielen auch heute gegen Bayern. Ja, aber ich meine, möglich ist das, aber da muss es halt auch eine Firma sein. Ne? Ja, natürlich, klar, das meine ich ja. Also du kannst aufsteigen, aber... Ja, aber diese romantische Vorstellung, die stimmt halt nicht. Ich meine, um das Ganze zu sanieren, müsste man einfach, ich übertreibe mal, 9/10 der Kohle aus dem ganzen Sportbetrieb rausziehen. Ja, dann ist es. Das kann man alles viel billiger machen. Nein, was man machen muss, ist halt eben sich ehrlich sein mit dem, was man da machen will. Also beim Football sagen die halt, wir sind Teil der Unterhaltungsindustrie. Und beim Fußball ist es halt so, ja, es ist diese Institution Fußball, die quasi so von der F-Jugend irgendwie bis hoch irgendwie geht mit Vereinen und Gesellschaft und was da gar nicht was. Da sitzen ja auch irgendwelche Bundestagsabgeordneten im Aufsichtsrat von der DFL und von diesem Kram. Und schmücken sich damit so, als wäre das irgendwie so ein Teil des Staates irgendwie. Und es gibt ja auch ein Sportministerium und so ein Zeug, ne? In Amerika gibt es das, glaube ich, nicht, ein Sportministerium. Und ja, das ist halt da anders. Die sagen halt, wir sind Teil der Unterhaltungsindustrie und wir konkurrieren ja halt mit dem Kino, mit irgendwie Bars und so ein Zeug darum, um Knete von den Leuten, die sie sonst in ihrer Freizeit irgendwie ausgeben. Und in Deutschland gaukeln wir denen hier irgendwie vor, dass das alles so diese gesellschaftliche Institution Fußball irgendwie ist, die aber in Wahrheit halt auch nicht anders ist. Ja, so viel dazu. Doping, FIFA oder IOC. Die Sportskandale schreien nach einer kritischen Betrachtung durch die Sportjournalisten. Doch die Inszenierung des Sports geht weiter. Ist also eine Trend... Können das nicht eigentlich auch die Politikjournalisten machen? Also ich würde eher sagen, dass das gar nicht deren Metier ist. Was soll da jemand, der irgendwie Bescheid weiß über wer wann wie was gewonnen hat und das irgendwie über Jahre verfolgt, da dann berichten über irgendwelche ethischen Verfehlungen. Das passt ja eigentlich nicht. Oder sehe ich das falsch? Ja, das siehst du falsch. Redaktionen in Sportunterhaltung und Sportinvestigation, ähnlich wie beim WDR, sinnvoll? Sicherlich wäre das auch ein Modell fürs ZDF. Das muss man dann prüfen, inwieweit angesichts der gesamten Personalsituation umsetzbar ist, machbar ist. Ein radikaler Gedanke, den der ZDF-Sportchef allerdings seinem Nachfolger hinterlässt. Er wird dieser Tage pensioniert. Doch die Idee weist in die richtige Richtung. Trotz aller Widerstände wird kritische Sportberichterstattung immer beliebter. Ich merke, dass es einen wirklichen Zuwachs gibt an jungen Kollegen und Kolleginnen, die Interesse daran haben, investigativen Sportjournalismus zu machen. Es verändert sich was. Haben die blaue Haare, bevor du die einstellst, muss ich wissen, ob die blaue Haare haben. Du könntest ein schreckliches Wort da erleben. Ja, oder ob es die Eintracht Frankfurt-Fans sind, die will ich auch nicht haben. Verhandlungen um Sportrechte beendet. Vielleicht könnte das der Startschuss sein für eine hintergründigere Sportberichterstattung im öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Olympische Spiele finden demnächst bei Eurosport, bei Discovery statt. Und das ist teilweise ja auch, ich sehe es auch als Chance, als Befreiung an, dass jetzt haben wir klare Verhältnisse und dass dann auch die öffentlich-rechtlichen Anstalten Journalismus liefern können, mit der Betonung auf Journalismus und nicht auf Sportberichterstattung und Sportverherrlichung. Sportverherrlichung. Ja, das klingt schon arg nach New Games Journalism. Ja. So, Sport muss nicht mehr unbedingt Spaß machen und es kann doch nicht immer nur um Bälle gehen und so. Das richtig Wichtige ist, welche Probleme die ganzen Leute alle haben. Sport ist politisch. Muss erwachsen werden. Ja, Fußball muss erwachsen werden. Quotenregelung übrigens auch. Fußball muss zu stark aufgepumpt werden. Quasi ja. Das Gegenteil von den Footballen von einem gewissen Tom Brady. Die Footballfans hören müssen, kann ich erinnern. Das Wort Fußballer muss jetzt mit Binnen-I, Sternchen, Strich und dem ganzen Scheiß geschrieben. Ja, genau. Da regen sie sich auch schon ewig drüber auf, dass die Frauen da viel weniger Geld verdienen. Obwohl die doch auch gut sind. die treten doch auch gegen Ball. Ja, aber da sage ich echt nur noch dann, gut, ist in Ordnung, dann heben wir die Geschlechtergrenzen auf. Und weiter wird dann nicht diskutiert, bitte. Weil dann habe ich das größtmögliche Zugeständnis gemacht und dann ist gut. Aber männliche Models tun auch 20 mal weniger verstehen wie weibliche Models. Also das geht doch bitte mal Frauen auch zu erklären. Das andere ist auch zu erklären, aber das wollen wir ja nicht. Guck dir doch bitte mal Frauenfußball an und Männerfußball. Da ist ein Unterschied. Es ist einfach so, die Spielgeschwindigkeit ist im Normalfall niedriger. Also die Taktik ist flacher. Ich gucke mir lieber Frauenvolleyball an. Ja, kann ich verstehen. Oh, bitte unverschleiert. Aber die Sportarten, die ich gucke, da schaffen es leider keine Frauen hin. Weder beim Snooker noch bei Formel 1. Na, keine Ahnung, ich meine, ist doch egal bei Formel 1, oder? Nee, ja, eben nicht. Es hat in der Geschichte der Formel 1 keine Frauenrennen gewonnen. Es gab ein paar, die gefahren sind, aber die waren nie in der Lage, vorne mitzufahren. Die sind doch sowieso dann verpackt. Also. Und beim Snooker ist es aber genauso. Beim Snooker ist es nämlich offen. Also es gibt keine Geschlechtertrennung und deswegen wird es noch lange dauern, bis eine Frau es da hochschafft anscheinend. Weil also es gibt welche in den Amateurklassen, aber auf der Main-Tour gibt es keine. Ja, ich glaube, beim Formel 1 Sport ist, ehrlich gesagt. Ja, da können wir jetzt lange drüber diskutieren, aber bei Formel 1 ist doch aber auch, dass Frauen eine etwas geringere Reaktion haben als Männer. Also da gibt es sogar ziemlich große Studien dazu. Also das ist kein riesengroßer Unterschied, aber da gibt es einen Unterschied. Nee, es gibt ja auch in anderen Rennklassen durchaus auch Weltmeisterinnen und so, aber in der Formel 1 hat es halt einfach noch keine geschafft. Also, ja. Also die würden sich ja auch, also jedes Team wäre ja froh, wenn sie eine hätten, die das Niveau fährt, weil sie wären die Granate. Sie hätten alle einen Sympathiebonus. Frauen würden Formel 1 gucken, was weiß ich. Ne? Die Promoter würden ihnen den Arsch küssen, wenn sie eine Frau finden würden, die konkurrenzfähig mitfahren kann. Nun gut, genug zum Sport. Es ist wieder soweit, die große Zeit der Rückblicke. Alle Zeitungen, Zeitschriften, Fernsehsendungen schauen, was war. Wir wollen gucken, was wird. Nun ist das aber, wie wir alle wissen, gar nicht so leicht vorherzusagen. 2016, Sie erinnern sich, lagen alle Prognosen falsch. Brexit, Trump-Wahl. Wer hätte das gedacht? Geschweige ich. Also ich habe bei der Trump-Wahl mehrere Monatsgehälter in Aktien gewonnen, weil ich das nicht vorausgesagt habe, natürlich. Weil es nicht abzusehen war. Also, ja, das war sehr schwer vorherzusehen. Auf jeden Fall. Unmöglich. Ihr seid halt nur inkompetent. Keine Ahnung. Das war's. Die Daten waren alle da. Also, ich hatte jetzt keine besseren Daten wie andere Leute, um das vorherzusagen. Also, keine Ahnung. Es ist eigentlich immer noch sehr traurig, dass ihr euch da nicht noch genauer Gedanken drüber macht, warum ihr denn so falsch gelegen seid. Also das war wegen Fake News und Russland. Ja, also das war eine russische Verschwörung. Also Russland hat die Wähler gehackt. Weißt, mit Juri, kennt ihr noch alle, Alarmstufe Rot 2? Der hat Trump gewählt, deswegen. Wisst ihr so. Ja, das habe ich, mein Präsident. Ja. Gesagt. Hier bekommen Sie jetzt die einzig wahre Vorhersage für das Medienjahr 2017 von Gudrun Kirfel. Keine Medienkritik, weil ihr scheiß Voraussagen gemacht habt, sondern eine Vorhersage. Gut. Echt gut. Ja, ja und ja. Lauter magische Momente 2017. Und es wird heiß. Schon vor dem Jahreswechsel kommt Tutti Frutti zurück. Wirklich, mit irren Spielen, unverständlichen Regeln und viel Busen. Doch der Blick in die Zukunft sagt, auf RTL kommt ein Quotendesaster zu. Denn wer interessiert sich im Zeitalter von YouPorn? Ich finde das gut, dass es kommt im Submagazin. Spricht für eine ordentliche Medienkritik, dass sie sagen, dass sich Sex nicht verkauft. Das finde ich, also das war noch nie so, dass sich Sex verkauft hat. Also ich weiß gar nicht, wie die da überhaupt drauf kommen, bei RTL sowas zu machen. Die haben das wahrscheinlich bei der Bild-Zeitung abgeguckt. Und die machen für die auch voll. Für die letzten Opas halt, die noch Fernsehen gucken. Ja, wortwörtlich. Noch für Obststückchen auf dem Po. Doch Rettung naht. Und die heißt Hugo Egon Balder. Schmuddel-Egon wird zu Tutti Frutti zurückkehren und dabei sogar noch seine Bedingung durchsetzen. Er kommt im Bademantel, wie sein großes Vorbild Playboy-Chef Hugh Hefner. Ohnehin wird der Bademantel 2017 zum Must-Have der angesagtesten Stars. Das sind die angesagtesten Stars gewesen. Moritz Bleibtreu und Udo Lindenberg. Ja, unbedingt. Gut, dass wir das jetzt auch noch wissen, kurz vorm Jahresende. Hätte ich nicht mitgekriegt. Ja. Februar dann wird Jürgen Todenhöfer erneut einen großen Scoop landen. Der neue Herausgeber des Freitag führte ja schon dieses Jahr ein viel beachtetes Interview mit einem angeblichen Al-Nusra-Führer in Syrien. Hinterher kamen allerdings Zweifel auf, ob der Mann überhaupt ein Al-Nusra-Chef war. 2017, so die Vision unserer Kugel, Interview Todenhöfer als erster Journalist auf Erden, den SPD-Kanzlerkandidaten. Hinterher ist strittig, ob es wirklich Sigmar Schulz war. Und es wird noch heißer. Im Februar kommt der zweite Teil von 50 Shades of Grey in die Kinos. Gefährliche Liebe. Nur so viel sei verraten. Anastasia und Christian kommen wieder zusammen. Und Donald Trump überstrahlt alle in seiner Gastrolle als Pussy-Fachmann. Meine Vorhersage für 2017 ist, dass der Libyen-Konflikt noch schlimmer werden wird, dass wir eine Hungerkatastrophe in Jemen bekommen werden. Die Konflikte in der Kaschmir-Region zwischen Pakistan, Indien, Afghanistan, China werden schlimmer werden, aber die werden erstmal zwischen Pakistan und Indien bleiben. Wir werden mehr Flüchtlinge bekommen, wir werden mehr Terroranschläge sehen und wir werden einen Börsenkrach bekommen. Derzeit sind alle Aktien überbewertet. 70% der Aktien, die gehandelt werden, sind überbewertet. Das ist doch alles schön. Ja. Und Lutherjahr ist auch noch. It's the end of the world as we know it. Richtig, dass das, dass die Welt im Lutherjahr untergeht. And I'd like to feel fine. In diesen Tagen müssten wir uns auf das besinnen, von dem wir wissen, dass es auf jeden Fall stimmt. Zum Beispiel, dass Snooker keine Sportart ist. Im April überschlagen sich die Ereignisse und die Demoskopen. Alle Meinungsforscher sind sich plötzlich einig, dass die Bundestagswahl schon entschieden ist. Und Mutti, wer will das nicht? Für Angela Merkel. Die SPD ist verzweifelt und schickt einen Social Bot ins Rennen, den Scholzomat. Ende Juli, so sagt es. Ich kann mich kaum am Stuhl halten, ich. Die Comedy-Schreiber von innen sind echt super. Was zappt das Comedy-Magazin? Super für einen Arsch. Ich bin auch der Meinung, dass Leute, die über Witze berichten sollten, mal ein bisschen politischer werden sollten. Ja. Zapp-Magazin muss erwachsen werden. Ernste Themen. Sie wissen, meine Damen und Herren. Besucht Deutschlands investigative Speerspitze Mario Barth eine Universität von innen. Fassungslos steht er fest, dass keine Studenten da sind. Und da Semesterferien sind, auch keine Professoren. In seiner Sendung Mario Barth deckt auf, wird die leere Universität ein echter Schocker. Im August, gerade noch rechtzeitig zur Bundestagswahl, startet der Online-Dienst Breitbart auch in Deutschland. Na, was meint ihr, was jetzt kommt? Oh Gott. Breitbart hetzt gegen Homosexuelle, Einwanderer. Breitbart hetzt gegen Homosexuelle. Ja, ja, vor allem dieser Lilo Parkopoulos, der ist doch ständig. Citation needed. Ständig wird, ist der da am Hetzen. Ja, besonders der Milo, der ist der Schlimmste von all denen. Der hetzt nur gegen Schwule. Ja. Andauernd. Ja, der hetzt die so im Sinne von hinterherjagen wahrscheinlich. Ja, der und hier wieder ab. Geil, wieder mit Rachel Dolezal und dem anderen Kasper. Sie suchen, also es ist sogar der gleiche Clip wahrscheinlich. Ja, zu faul, ihre eigenen Clips zu malen. Also das Bild gerade, die beiden Leute, das sind trans black. Das sind Weiße, die sich als Schwarze fühlen und verkleiden und auch Gesichtsfarbe verwenden und dann als schwarze Menschen auftreten. Die auf der linken Seite war in einer Menschenrechtsgruppe von Schwarzafrikanern, war sie irgendwie im Vorsitz oder irgendwo weiter im oberen Management. Da hat dann eins auf den Deckel bekommen. Genau, und die tut sich auch schminken. Und er auf der rechten Seite, er meinte, dass er Opfer von einem Hassverbrechen gegenüber Schwarzen war und er ist halt weiß. Und hier fragt halt Breitbart, warum die üblichen Medien in diese Illusion und in diesen Wahnsinn von diesen zwei Leuten, die irgendwas im Kopf haben, was nicht ganz in Ordnung läuft, was mit denen los ist und warum die restlichen Medien das nicht wirklich hinterfragen, dass da irgendwie jetzt zwei Weiße rumlaufen, die sagen, sie sind schwarz. Wenn das jetzt niemanden betreffen würde, wäre das die eine Seite, aber der eine ist bei Black Lives Matter relativ weit oben und macht schwarzen Aktivismus und die andere, die hat es einfach gehabt in der Universität, weil sie an einer Minderheit angehört und dadurch mit anderen Noten zugelassen worden ist. Also das sind schon so sehr fragwürdige Sachen, zwei sehr fragwürdige Menschen. Der rechte Typ, der hat Geld eingesammelt, was irgendwie nie in den Projekten angekommen ist mit der Black Lives Matter Bewegung. Und da kann man dann durchaus schon mal nachhaken. Aber das ist ein Hassverbrechen, was die da machen, wenn sie da den Artikel schreiben. Ja, außerdem, also den Ausschnitt haben wir schon gesehen. Ja, mir ist gerade eingefallen, wir haben den nicht bei Zapp geguckt. Ja, das war dieses furchtbare Tagesleben-Ding. Ja, ich sag ja, die machen nicht mal ihre eigenen Ausschnitte. Ja. Und Feministinnen und war dem Kandidaten Trump zu Wahlkampfzeiten innigst verbunden. Ja, das ist natürlich die Höchststrafe. So. Sie sagen Böses über Feministinnen. Da merkt man mal wieder, wie die Leute denken. Soll ihr Kind lieber mit Feminismus oder Krebs leben? Geil, dass sie das echt reingenommen haben, weil das müssen die zusammengeschnitten haben, nachdem ich denen das bei Facebook schon erzählt habe, was für ein Bullshit dieser Beitrag war. Und die haben das da nochmal mit reingenommen. Eine typische Breitbart-Frage. Gestellt von einem offensichtlichen Menschen mit Migrationshintergrund. Aber das interessiert euch nicht, ne? Identitätspolitik ist nur wichtig, wenn man selber einen politischen Punkt machen möchte. Wenn ein politischer Gegner auch eine Identität hat, die man normalerweise schützt, kann man die getrost ignorieren. Weil du musst zusammen im Strom schwimmen. So funktioniert nämlich Tribalismus. Prophezeien Unheil. Die Fragen nationaler Souveränität. Die deutschen Rechtspopulisten werden gegen Breitbart klagen. Wegen Verletzung des Urheberrechts. Und der Bundesgerichtshof wird entscheiden, dass faschistische Hetze. Breitbart ist faschistisch. Da habt ihr es. Meine Güte. Haben wir nicht noch diesen Witz gerissen? Wir haben noch diesen Witz gerissen, dass diese Musik, die zum Schluss hatten, so ähnlich ist wie irgendwelche, ja, und dann kommt Adolf Hitler und dann böse Musik, Schwarz-Weiß-Aufnahme und so. Wir haben diesen Witz gerissen und die machen das jetzt wirklich. Zwar sehr wohl eine deutsche Erfindung sei, aber das Patent darauf nach 70 Jahren ausgelaufen ist. Auch andere Nationen dürfen fortan in Deutschland hetzen. Erst am Abend der Bundestagswahl, so prophezeit es die Zappkugel, wird Ruhe einkehren in Deutschland. Am Wahlabend bildet Angela Merkel eine saudumme Kugel da, wenn die glaubt, dass nach der Bundestagswahl Frieden einkehrt. Vor allen Dingen, wenn Angela Merkel nochmal wieder mit irgendwelcher Schützenhilfe. Warum ist sie nicht zurückgetreten? Also, mal ehrlich, das hat jemand sehr schön zusammengefasst vorhin auf Twitter, der gesagt hat, warum die Leute, die uns ständig erzählen, dass man irgendwie beim falschen Pronomen krank wird, jetzt auf einmal von uns verlangen, dass wir Mord und Totschlag als Teil des Lebens hinnehmen müssen. Also ehrlich, ey. Boah. Der Kreis wird zum Loch, in dem augenblicklich alle Demoskopen verschwinden werden. Hätte sie abweichende Meinungen gesagt, wäre es noch lustiger gewesen. Also mit Mutti finde ich das halt auch cool, dass wir haben noch den Atomausstieg und dann hatten wir doch den Ausstieg aus dem Ausstieg. Aktuell hängen noch so 15 Milliarden Euro an möglichen Strafzahlungen über Deutschland, weil Mutti dann, als Fukushima passiert ist, dann plötzlich den Ausstieg aus dem Ausstieg aus dem Ausstieg von der Atomenergie gemacht hat, weil dann plötzlich die Stimmung im Land gekippt ist und man dann doch keine Atomkraftwerke mehr haben möchte. Das heißt, Angela Merkel denkt sich so, 15 Milliarden Euro, das ist mir eine Wiederwahl schon wert. Ja, aber auch die Sache, die verhandeln ja jetzt im Nachgang schon darüber, dass die armen Konzerne das mit der Entsorgung ja doch nicht so alleine schaffen können und wie da die Bundesregierung, also wie er einspringen kann, um denen da unter die Arme zu greifen. Ja, das finde ich gut. Und noch etwas passiert 2017. Nach 12 spannenden und medial bewegten und bewegenden Jahren gebe ich die Moderation von ZAP ab. Auf zu neuem. Danke. 12 Jahre gibt es den Kram schon. Genauso lang wie die Merkel. Aber ich wünsche der Moderatorin trotzdem alles Gute in ihrem neuen Abschnitt. Ich hoffe, dass sie Qualitätsjournalismus in Zukunft betreiben wird. Ihnen für Ihr Vertrauen und dass Sie so spät... Nee, nicht zu danken für mein Vertrauen. ...immer noch so aufmerksam und bisweilen kommentierfreudig waren. Bleiben Sie es. Und ich danke meiner wunderbaren Redaktion für eine tolle, aufregende und zum Teil aufreibende Zeit. Die nächste ZAP-Sendung kommt am 18. Januar 2017. Bis dahin bleiben wir online für Sie da, natürlich mit neuen Inhalten. Und jetzt schöne Weihnacht und ein gutes neues Jahr. Und ich widme mich meiner neuen Aufgabe als Lederhandtasche. Leder. Ich glaube, sie wird jetzt professionelle Snooker-Spielerin. Ja. Wird es aber nie auf die Main-Tour schaffen. was ein Irrsinn. Ey, Leute, echt. Also, das war mal wieder eine ganz furchtbare Zapfsendung. Was ein Irrsinn, ey. So viel Scheiße in einer Sendung unterzubringen. Ja, ist genau, schon, das ist schon Kunst. Wir haben das so richtig Double-Down-mäßig richtig auf die Kacke gehauen. Jetzt nochmal zum Jahresende. So nach dem Motto, ist der Ruf erst ruiniert, dann lebt es sich ganz ungeniert. Ja. Ich weiß nicht, also das ZAP-Magazin hat ja sozusagen den Anspruch, ein Korrektiv zu sein und nachzuhaken, wenn was im Journalismus nicht so gut läuft. Also so in der Theorie ist das so. Kann man denken, ja. Ich habe aber deswegen halt auch der Titel Alibi-Magazin, weil ich habe mittlerweile das Gefühl, das ist nur so ein Alibi-Ding halt. Dass man sagen kann, ja, wir kritisieren uns ja selber schon. Ihr braucht das gar nicht mehr machen, weil wir machen das ja schon. So eine plausible deniability. Wir halten uns ja den Spiegel vor, von daher, also ich meine, was wollt ihr denn noch? Mehr könnt ihr ja nicht verlangen, ist doch alles top. Ich finde es gut. Ich habe die Sendung genossen. Wir sollten öfters gute Sendungen angucken, wie das Zahnmagazin. Ja, das ist mein Vorsatz fürs nächste Jahr, mir öfters gute Sendungen anzugucken, also nicht das ZAP-Magazin. Das ist gut, so muss das sein. Also ich würde sagen, dass das ZAP-Magazin mal in den Supermarkt gehen soll, in die Abteilung Generalraffung, sich dort eine extra große Familienpackung Rafft euer Leben holen soll. Und die müssen echt mal wieder Qualitätsjournalismus machen, ohne Spaß, Mann. Ja, es Politiker, bitte besinnt euch mal drauf, wie man rational über Fragen miteinander spricht und dann etwas entscheidet und nicht einfach nur aus dem Bauch raus irgendwie. Also es ist so armselig. Ich habe mir vorhin nochmal die Rede von Helmut Schmidt angeguckt, diese berühmte, wo er nach der Entführung von Hans-Martin Schleyer sich an die Bevölkerung, also an die Bevölkerung und an die Täter gewandt hat. Und mit was für einer staatsmännischen Art und mit was für einem heiligen Zorn, der da gesprochen hat, davon, dass die Leute, die sowas machen, halt nicht nur dem gesamten Staatsapparat entgegenstehen, sondern auch der gesamten zornigen Bevölkerung. Ja? Und der hat auch da nicht unterschieden, weil ich glaube auch, es gibt Leute, die hier draußen mit Kopftuch rumlaufen, davon gibt es genug, und die auch keinen Bock auf die Scheiße haben. Man. Aber der hat wenigstens gesagt, so ungefähr, also durch die Blume hat er den Leuten gesagt, gnade euch Gott, wenn wir euch finden. Ja? Und das vermisse ich so ein bisschen gerade. Dass so dieses, es ist so wachsweich geworden, alles. Warum haut nicht mal einer auf den Tisch und sagt, wir lassen uns das nicht bieten? Wenigstens mal symbolische Rhetorik, um mal zu zeigen, nein, wir sind nicht völlig irgendwie, nicht komplette Weicheier international. Das ist echt so traurig. Wir machen echt das Jojo gerade. Wir sind gerade da. Vor 80 Jahren waren wir am schlimmsten Punkt und jetzt sind wir gerade am Punkt, ich habe keine Knochen, ich kriege hier nur rum. Ich habe kein Rückgrat, wirbellos. Echt, das ist zum Kotzen. Und aber zwischendrin hatten wir mal eine ganz kurze Zeit mit Leuten wie Schmidt oder Brandt, die echte Politiker waren. Aber gegen Breitbart muss man sich auflehnen. Fuck. Da muss man die rote Linie ziehen. Oder gegen die bösen Russen-Sportler. Die rote Linie hat der Truck gezogen. Der Truck des Friedens, der als hier freie Fahrt für freie Bürger in Berlin, weißt du? Deswegen müssen wir jetzt Trucks verbieten. Das hat nur Mercedes gemacht, damit die ihre automatisch fahrenden Fahrzeuge verkaufen können. Also diese Schlagzeile von der BBC von wegen Lorry kills 9. Also selbst bei so einem Dings, der Zyniker in mir lacht, wenn ich sowas lese. Also, weil das ist so offensichtliche Verarsche. Oder die ganzen Leute, die von wegen Fake News, die ARD hat aufgemacht mit polnischer LKW rast in Menschenmenge. Wir haben mittlerweile in den Medien einen umgekehrten darwinischen Selektionsprozess. Das Schwache überlebt und das Starke wird aussortiert. Man hat keine starke Kritik. Man hat nichts Substanzielles und es wird immer weiter zusammengewaschen und zusammengeschlagen. Also weißt du, auf vorhin, wo dann das Fahndungsbild rauskommt und du die Augen von dem Hans verpixelt hast, da denke ich mir auch so, Leute, keine Ahnung, ich weiß nicht. Vor allem in der Zeit auch vom Internet ist das so dumm, dieses Foto zu verpixeln, das ist echt unsagbar. Ja, das war ja wie mit dem Münchner Bubi da, der seinen Amoklauf gemacht hat. Da hat es ja noch, als er noch rumgesprungen ist, hast du schon auf 4chan, auf dem Poll-Forum, hattest du schon einen Link gehabt zum Steam-Profil von ihm und zum Facebook-Profil von ihm. Das ging ja auch ziemlich schnell. Also, und genauso ist es halt auch mit Leute, die soziale Medien nutzen, die sind halt sofort. Warum darf ich denn von einem polnischen Truck sprechen, wenn ich nicht von einem tunesischen Attentäter sprechen soll? Kann mir das irgendjemand logisch erklären? Und warum wurde der Typ, der den Fahrschein kontrolliert hat am Bodensee, der anscheinend jemanden wegen einem Hijab rausgeworfen hat, warum ist denn das sofort durch die Presse gegangen? Ja, warum genau. Oder man da denn diese ganzen so komischen kleinen Sachen, die auf, als der Typ angeblich gerufen hat, spring doch, als der Asylbewerber seinen Selbstmord angedroht hat. Wisst ihr das noch? Das war in allen Medien. In allen Medien. Und dann hinterher, oh ja, stimmt, das war wohl doch nicht so. Aber alle laufen sie erstmal, wenn es darum geht. Ja. Aber das ist inzwischen wirklich Blindheit von denen. Das ist. Da darf man wenigstens noch hetzen. Weißt du, bei den ganzen anderen, da macht man das dann nicht. Aber der Deutsche, der kann schon unterhalb den Deutschen schon ganz gut hier zu einer Hetzjagd aufrufen. Der sucht nach dem Feind im Inneren. Da muss man nachgucken. Da lebt doch ein kleiner Sachse in jedem von uns. Da muss man nachschauen, weißt du? Ohne Spaß, Alter. Wie mit Bautzen. In Bautzen hat doch auch der Bürgermeister meinte doch auch, nachdem ihr Medien über uns berichtet hat, sind dann Antifa und Neonazis aus dem Umland alle nach Bautzen gekommen, ihr Trottel. Jetzt haben wir hier die ganze Zeit die Schoße am Laufen und danke, ihr habt es gut gemacht. Der niedergestochene Linken-Abgeordnete fällt mir noch ein. Ja. Über den sie berichtet haben, der hinterher leider zugeben musste, dass er sich selber niedergestochen hat. Oh Mann, ey, Fake News, ihr seid so doof, ihr seid so doof. Dass denen das nicht klar ist, dass das kein Konzept ist, das man verfolgen kann. Ja, aber Hauptsache, es druckt niemand ein Bild mit Einverständniserklärungen von Brüsten ab und stellt niemand Feminismus in Frage. Das, ja. Da können wir uns, glaube ich, darauf einigen, dass das die Hauptsache ist. Ja, ich denke auch. Alles andere ist eigentlich auch relativ egal. Ja. Hauptsache, ja, unbedingt. Das mit den Brüsten hört auf. Oh Mann, nein. O tempora, o mores. Was ist irgendwie, die Welt wird nicht besser. Was hilft jetzt noch? Weihnachten oder was? Wollt ihr Weihnachten? So ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho. Das, zumindest der Chris und ich uns am Weihnachtstag, am heiligen Abend praktisch, ja, versammeln werden vor dem Baum. Und wir, ja, wissen noch nicht so, Abend. Ey, wir wissen noch nicht so ganz genau, was wir machen, aber ihr erinnert euch alle noch an Warten aufs Christkind früher im Fernsehen und so, vielleicht die Älteren zumindest. Ja, und sowas Ähnliches machen wir halt auch. Wir wollen mal nicht ganz so ernst sein wie sonst. Und wir wollen versuchen, positive Dinge zu sagen, aber wir wissen noch nicht, ob wir das schaffen werden. Also so ab 3 Plätzchen und so müsst ihr selber mitbringen, auch Weihnachtsbaumkugeln, den ganzen Scheiß. Aber sonst kriegt er Unterhaltung. Ja, weiß nicht, wollen wir noch weiter über Berlin reden? Und habt ihr noch Dampf abzulassen oder? Ich würde sagen, eine Sache hätte ich noch, die Fake News Initiativen, mir ist da neulich ein Gesetz eingefallen. Die Aktion gegen Miesmacher und Kritikaster von der Reichspropagandaleitung der NSDAP. Diese Fake News Sachen erinnern schon auch irgendwie an, ich weiß nicht, an nicht so gute Zeiten in Deutschland. Das wollte ich noch machen. Ich wollte die Fake News Initiatoren mit den Nazis vergleichen. Das wollte ich noch in aller Deutlichkeit herausstellen. Das ist sehr schön. Besser. Ja, hatten wir ja auch am Sonntag kurz drüber gesprochen mit dieser Science Fights Geschichte. Die haben das ja auch gezeigt gehabt. Ja. Nun gut, ihr da draußen. Gehabt euch wohl. Lasst euch nicht unterkriegen oder gendern. Und immer darauf achten, dass ihr menschenbezogene Gruppenfeindlichkeit an den Tag legt. Genau. Menschenbezogene Gruppenfeindet euren Nächsten wie euch selbst. Genau. Haltet die Ohren steif.